Mensch, dass wir doch mal eine Sendung machen, Chris. Naja, nun komm mal drauf. Hast du gerade. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich gerade sagen, aber das geht wieder weg. Du hast immer irgendwas. Hast du wieder aufgemacht? Hast du Röder, Premium Pilz oder was? Bitburger. Cheese oder normal? Classic. Onion. Oh, lecker. Geht doch nichts über so ein scheiß Bitburger. Ein schönes Dosenbier, ja. Ah. Ja, die habe ich noch übrig von, als ich Gäste erwartet habe. Aber keiner kam. Doch, aber die wollten das auch nicht. Ja, trinkst du wirklich ein Dosenbier? Ja. Da kennst du mich aber schlecht. Trinke ich. Mhm. Oh, muss was abklären. Ja. Hello. Hello. Do you speak German? Ja. Oh, das ist ja super. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hello. Schöner mein Name. Ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich in Ihrem Hotel im August einen Urlaub machen. Ja. Und jetzt habe ich das auch schon gebucht. Das habe ich allerdings gebucht, bevor ich von dieser, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, von dieser Böhmermann-Affäre Wind bekam. Mhm. Ist Ihnen das geläufig, diese Böhmermann-Affäre? Ein Moment, aber ja. Ja, na selbstverständlich. Ich verbinde die Reservation, okay? Ja, danke. Ja, ist ein bisschen outdated mittlerweile. Oh, super. Ja. Von Sindbad die Musik, glaube ich. Ich sehe mich schon, wie ich auf so einem Teppich sitze. Arabische Nächte. Habi. Hallo. Hello. Schöner hier. Oh, Sie sprechen Deutsch, hervorragend. Ich habe folgendes Problem. Ich habe Ende letzten Jahres eine Reise in Ihr Hotel gebucht und werde also im August Gast bei Ihnen sein. Ich habe diese Buchung getätigt, bevor ich von der Böhmermann-Affäre Wind bekam. Ist Ihnen die Böhmermann-Affäre geläufig? Mhm. Kennen Sie? Da ist es ja so gewesen, dass der Herr Böhmermann im deutschen Fernsehen Ihren Staatspräsidenten als Ziegenficker beleidigt hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich als deutscher Gast in einem türkischen Hotel sicher bin. Natürlich, ja. Dennoch, weil ich habe Kinder dabei, ist das eine gängige Praxis, dass Ihr Staatspräsident Ziegen missbraucht. Sie haben unser Hotel gebucht, ne? Ja. Nur wann kommen Sie? Im August komme ich. Bitte sagen Sie Datum oder so? Ich möchte das ganz, ich sag mal, anonym abklären. Mir geht's da wirklich auch um die Kinder. Denn es ist natürlich für meine Kinder auch immer so, wissen Sie, also ich liebe die Türkei. Im Herzen bin ich Türke. Dankeschön, ja. Wirklich, es ist für mich eines der schönsten Länder, die der Gott je erschaffen hat. Und ich habe nur jetzt das Problem, im deutschen Fernsehen wurde uns mitgeteilt, dass der Staatspräsident der Türkei mit Ziegen Geschlechtsverkehr hat. Und das möchte ich wirklich, also das ist mein Problem. Ich möchte wissen, ob das eine gängige Praxis ist in Ihrem Land. Bei uns alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Das macht er also nicht. So, wirklich, ich lebe in meinem Land seit 20 Jahren. Sie können hier kommen. Sie brauchen keine Angst oder so negativ denken. Mhm. Sie können hier kommen. Wir haben hier viele Gäste jetzt. 70% des Hotels voll. Oh, schön. Im Moment. Sie können hier kommen, dass Sie brauchen keine Angst haben oder so. Das ist schön. Was ist denn der, Sie kennen ja Ihren Staatspräsidenten nun weitaus besser als ich, der Herr Erdogan. Was ist das denn für ein Typ? Ist das ein guter Mann? Erdogan? Ja? Erdogan, das ist nicht, für mich das nicht so gut. Ja, ich liebe auch nicht. Okay. Muss ich sagen. Kann man den so ein bisschen mit Hitler vergleichen? Ja, es ist, wie kann ich sagen, ich weiß nicht. So eine Mischung aus Hitler und Stalin wahrscheinlich. Ja, das finde ich auch nicht gut. Ja, das dachte aber ich mir schon. Wir können nichts machen im Moment, aber Sie können, wenn die Deutschen kommen nicht hier wegen der Erdogan, das, wir haben Probleme. Erdogan hat keine Probleme. Ja, dem mache ich ein Problem. Wissen Sie, dem mache ich eine lange Nase. Da stelle ich mich nämlich vor seinem Palast und mache dem eine lange Nase, dem Erdogan. Und dann ziehe ich ihm, kennen Sie das, wenn Sie die Hosen so hinten hochziehen und das dann praktisch der Schlüpper im Schlitz dann so, das mache ich bei dem Erdogan mal. Mal gucken, wie der da aus der Wäsche guckt, der alte Ziegenficker. Gut, vielen Dank. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich komme sehr gerne. Ich liebe, wirklich möchte ich hier nochmal sagen, ich liebe Ihr Land überall. Ach so, und wie ist denn das eigentlich jetzt gerade mit dem Völkermord gegenüber den Kurden? Da muss man jetzt auch sagen, ist ja die Türkei momentan sehr aktiv und versucht da eine komplette Bevölkerung auszulöschen. Merkt man davon was in Side? Nee, Sie können hier nicht merken. Okay, also das heißt, die Menschen werden weit von mir entfernt abgeschlachtet. Ja, Sie können, wenn kommen Sie, wir können noch Unterhaltung, dann ich kann Ihnen besser erzählen. Mhm. Wann kommen Sie dann? Ich gucke für Sie ein schönes Zimmer. Ja, ja. Naja, nee, mir geht's nur darum, dass das weit von mir weg ist. Ich möchte nämlich kein Geschrei hören oder Blut sehen, dass das weit, weit weg ist, dass die woanders abgeschlachtet werden. Kein Problem, das ist alles in Ordnung hier. Das finde ich toll, dass Sie da so weit weg sind von dem Scheiß, sage ich jetzt einfach mal. Gut, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich freue mich unheimlich auf den Besuch in Ihr Hotel. Und, Dankeschön, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Das ist toll. Wir freuen uns auch, wenn Sie kommen. Das wird schön. Bis deine Antenne. Tschüss. Tschüss. Ja, also da ist der Deutsche, also das hast du ja im Unterton, hast du das ja mitbekommen, da ist der Deutsche nicht mehr willkommen. Und ich war auch ein bisschen schockiert, dass auch der der da in der Rezeption anscheinend war, auch Erdogan sagt. Denn man sagt, glaube ich, der gebildete Deutsch-Türke sagt Erdogan. Aber auch nur der. Nur der Deutsch-Türke. Ja, ich bin gebildeter Deutsch-Türke und das weißt du ganz genau. Hallo! Stopp! Erdogan. Das, im Duden steht, dass beide Aussprachen richtig sind. Ja. Das ist eben falsch. Bei uns im wird das... Ja, dieses Böhmermann-Erdogan-Thema, das wollte ich natürlich schon vor Wochen aufgreifen, Chris. Du hast doch das Erdogan. Ja, aber wie du gemerkt haben dürftest, gab es keine Sendungen in den letzten Wochen. Bustamante hat heute Jan Böhmermann bei der Zeit ein Interview gegeben. Ja, ich habe so, sag mal, die Headlines habe ich mir gegeben. Da er gesagt hat, dass Frau Merkel ihn filetiert hat. Ja, das ist, ich möchte wirklich gar nicht so lange über dieses Thema reden, weil es halt so durchgenudelt ist, aber ich möchte aufgreifen, dass das wirklich ein Moment war, wo ich mir so dachte, ja, also da stehe ich zu 100% hinter Böhmermann. Also da kann ich dann auch, weißt du, so sag ich mal, nicht unbedingt positive Grundstimmung ihm gegenüber meinerseits, kann ich da dann schon verschleiern und sagen, nee, hier läuft was schief, ja. Aber ich sag dir, es hat zwar überhaupt nichts miteinander zu tun, aber er hat mich natürlich direkt verloren, als ich mitbekommen habe, dass er in Zukunft bei Spotify seinen Podcast veröffentlichen wird. Das war's wieder vorbei. Das weiß ich gar nicht. Böhmermann ist ja immer ein großer Freund von Spotify gewesen. Zumindest hat er das in seinem Podcast gesagt. Aber was ich ein bisschen schäbig und ein bisschen scheiße finde, ist Olli Schulz in der ganzen Geschichte. Olli Schulz hat immer gesagt, dass er es nicht verstehen könnte, dass seine Kumpels Bernd Begemann und dieser andere Hamburger Singer-Songwriter da mit denen, so eine Clique da, so eine Mischpoke, immer gesagt hat, niemals zu Spotify, immer noch hier schön, also bei iTunes und so verkaufen die ganzen Platten und so, da bekommst du auch noch was für deine Alben. Aber jetzt hat er sein Album vor ein paar Wochen, Songs aus der Asche oder irgendwie so hieß das, sein neuestes Album hat er jetzt auch bei Spotify gelauncht, plus Sanft und sorgfältig kommt jetzt auch exklusiv bei Spotify. Also das finde ich von Olli Schulz ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist halt, was treibt ein Podcaster dahin? Weil Kohle kann es nicht sein. Du verdienst bei Spotify nicht viel Geld. Es ist aber die Kohle, wie Böhmermann gesagt hat. Ja, es ist nicht viel. Also ich weiß jetzt, für Podcast kann ich natürlich nicht einschätzen. Das ist ja relativ neu, dieses Metier, dass Spotify versucht, Podcasts mit einzupflegen. Aber die Künstler, die da ihre Platten so veröffentlichen, das ist lächerlich, was da an Kohle rüberwächst. Genau, das mit den Platten auf jeden Fall, das ist lächerlich. Aber Böhmermann hat gesagt, dass, oder beziehungsweise der Chefintendant von Radio 1, der hat gesagt, wo er sanft und sorgfältig zugehört hat, der hat gesagt, dass es einfach die Kohle war. Deswegen Böhmermann und Schulz da hingegangen sind und das. Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute versuchen, mehr Geld zu verdienen, so. Aber irgendwie passt, ich weiß nicht, es hat für mich, weißt du, dieses Spotify-Konglomerat ist natürlich nun wirklich auch nicht gerade das, ja, also da ist nicht die schönste Plattform, um, sag ich mal jetzt, Political Correctness walten zu lassen. Weil da stecken ja viele Plattenfirmen dahinter, die sich die Taschen voll machen. Es ist halt für, wie gesagt, für unbekannte Künstler wirklich, na, das kannst du halt vergessen, diese Plattform. Ja. Da kommt nichts bei raus. Sprich, so insgesamt hat das nicht den besten Ruf. Gleichzeitig zerstört es auch hier wieder die Kunst so ein bisschen, weil Musik ja so zu so einem Wegwerfprodukt wird. Das zum einen, aber ich habe noch nie so viele neue Bands und neue Musik entdeckt, wie bei seit den 4, 5 Jahren, den ich, oder keine Ahnung, wie lange ich bei Spotify bin, lange schon gefunden, wie seitdem ich da Kunde bin. Also ich habe noch nie so viel, also weißt du, das ist ja so das Typische. Mhm. Ähnlich wie bei YouTube, ne? Wenn du da ein Video guckst und dann werden dir so weitere Videos vorgeschlagen und dann guckst du die auch nochmal an. Und genauso ist es bei Spotify, wenn du irgendeine Band neu hörst und dann werden dir weitere ähnliche Interpreten vorgeschlagen und das ist explodiert in den letzten Jahren, was ich für Bands entdeckt habe und gefunden habe. Unter anderem auch Semino Rossi natürlich. Das ist wahrscheinlich der größte deutsch-argentinische Künstler unserer Zeit. Und es ist einfach nur eine Ehre, in einer Zeitepoche zu leben, mit der Semino Rossi uns mit seinen großartigen Songs beglückt. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich schon so, dass man den einen oder anderen Top-Artist neu entdecken kann. Semino Rossi muss man in diesem Zusammenhang nennen. Nee, also das ist gar keine Frage. Das ist, das aus dieser Sicht macht das Sinn, ja, aber so insgesamt hat die Musik, die verliert so ein bisschen an Wert. Es ist halt, also ich muss mich auch mittlerweile wirklich richtig zwingen, Musik dann häufiger zu hören, die ich mir freitags aussuche, wenn die ganzen neuen Sachen rauskommen. Habe ich ja schon mal erzählt, das höre ich mir alles durch. Also die gefeaturten Sachen, natürlich nicht jedes Album, das am Freitag erscheint, aber die gefeaturten Sachen auf Spotify höre ich mir alle durch. Und da sind dann und wann schon Alben dabei, die mir gefallen. Und es fällt mir dann aber schwer, mir die später nochmal anzuhören, nicht weil ich keine Zeit hätte oder so, sondern weil ich das Gefühl habe, ich könnte noch mehr entdecken. Also du bist die ganze Zeit, das ist ja auch irgendwie so die heutige Zeit, du bist die ganze Zeit so im Entdeckermodus und kannst dich fast nicht mehr zurücklehnen, um etwas zu genießen. Ja, das ist vielleicht für dich noch am nachvollziehbarsten in Sachen Gaming. Also wann spielst du heute ein Spiel zweimal oder so? Also weil das ist es nämlich, ja. Aber warum ist das eigentlich so, dass man dann sofort denkt, nee, ich muss sofort was Neues, und da kommt auch schon wieder was Neues, das muss ich direkt reinwerfen, weil das kann ich nicht zwei Wochen später anfangen. Weil es einfach available ist, sage ich mal. Also das ist einfach der Überfluss. Ich gucke auch ganz selten noch Filme doppelt. Also das reduziert sich darunter, dass ich Lilly Filme zeige. Das ist der Faktor, wo ich nochmal Filme doppelt gucke. Das ist der einzige Grund. Oder vielleicht noch OV, wenn man so denkt, ja, das könnte was bringen, wenn ich hier auf die OV gehe. Das, aber das stimmt. Aber das ist eigentlich mit diesem Überfluss, natürlich, das liegt nahe. Andererseits, ich meine, die meisten Menschen werden ja auch ein bisschen Verstand in der Mütze oben haben. Naja, und die können dann schon so sagen, ja, okay, es macht eigentlich fast gar keinen Sinn. Das ist wie wenn ich jetzt nach 5 Schweinebraten mir noch einen 6. in den Ofen schiebe. Also, weißt du, so, das ist, irgendwann muss man ja mal einsehen, dass dieses ganze Beschleunigen seines ganzen Lebens einfach eigentlich kaum Vorteile hat. Also, hat es einen Vorteil, wenn du ein Spiel eine Woche vorher spielst? Also jetzt bleib mal beim Thema Spiel, weil das ist so, denke ich mal, für uns beide der kleinste gemeinsame Nenner. Musik, glaube ich, ist für dich nicht so wichtig, dass du ein Album am ersten Tag hören musst. Nee, auf keinen Fall. Aber beim Spiel ist es ja eher so und auch für mich nachvollziehbar, wenn jetzt, bei mir sind es natürlich nicht so viele Titel wie bei dir, aber bei mir zum Beispiel bei Uncharted, da ringe ich auch mit mir, will ich das am ersten Tag, also mal ganz unabhängig vom Preis, will ich das am ersten Tag spielen oder kann ich da noch 2, 3 Wochen warten, weil es jetzt gerade zeitlich nicht passt? So, was würde passieren, um jetzt meine Frage noch kurz zu stellen, was würde passieren, wenn man da einfach 2 Wochen wartet und dann gar das Spiel spielt? Absolut gar nicht. Dasselbe ist ja jetzt wie mit aktuellen Kinofilmen oder so. Civil War oder sowas. Ich habe den ja direkt am ersten Tag da geguckt und das ist einfach nur, die Diskussion hatten wir ja schon mal, dass es bei Kinofilmen ist es bei mir so, dass ich einfach jetzt auch gucken will und jetzt habe ich auch genug Informationen, genug Podcasts darüber gehört, genug YouTuber gesehen, die da irgendwelche Geschichten drüber erzählt haben und genug Fun Facts erfahren, dass ich ihn jetzt auch unbedingt gucken will. Und das ist da bei mir der Fall, definitiv. Da zahle ich dann auch gerne mal irgendwie unverhältnismäßig viel für so eine Kinokarte. Aber bei Videospielen, das ist jetzt habe ich jetzt ein tolles Beispiel mit Dark Souls 3. Das zocke ich jetzt so zeitig, also das da merke ich jetzt, warum man so ein Spiel zeitig zocken sollte, ziemlich früh nach Release. Das habe ich jetzt geschenkt gekriegt. Das hätte ich mir so wahrscheinlich erstmal nicht gekauft, aber ich merke jetzt, wie ich mit 2, 3 Leuten bei Twitter die ganze Zeit im Austausch bin, die ganze Zeit. Das ist aber jetzt natürlich ein individueller Fall, weil Dark Souls einfach auf dieses Virale setzt so. Das Spiel erzählt dir relativ wenig von der Welt und von was du machen musst, von der Mechanik und sowas, dass du viel erfragen musst und so. Das Spiel verlangt das von dir, dass du dich andersweitig ein bisschen informierst. Und da merke ich es jetzt natürlich, wenn die beiden hier, mit denen ich da im extremst Austausch bin, die kennst du bestimmt auch bei Twitter, den BGK von den Marc. Nee, sagt mir jetzt so nix. Der tippt, glaube ich, auch bei uns mit, BGK from Eden. Nee. Der Marc. So und der Jens van de Water. Euch beiden, vielen Dank. Höchstwahrscheinlich ohne die beiden würde ich jetzt gar nicht so Dark Souls spielen, wie ich hier spiele. Nämlich im absoluten Rausch. Wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal die Möglichkeit habe, zocke ich Dark Souls, sonst nichts anderes. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum man aktuell... Das ist aber eine Ausnahme eher. Das ist, würde ich auch sagen, eine Ausnahme. Dann gibt es jetzt ein Spiel Alien Nation, was ich mit meinem Kumpel immer hier lokal bei mir zocke. Da haben wir uns schon diebisch drauf gefreut. Wir haben das Dead Nation im Koop durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch ein Sonderfall. Ansonsten gibt es keinen empirischen Grund, irgendwas am ersten Tag in der ersten Woche zu kaufen, weil die Preisverfalle relativ schnell sind. Und ja, bei Uncharted 4, ich habe es vorbestellt, werde es mir auch holen. Aber das ist einfach nur, weil das dickeste Ding im würde sagen nach Rogue One im Entertainment-Bereich dieses Jahr ist. Also Uncharted und dann noch Rogue One, ansonsten gibt's nichts Fetteres im Entertainment-Bereich, was für mich dieses Jahr noch rauskommt. Ansonsten, ich habe auch Doom vorbestellt, aber auch nur, weil diese 9,99-Aktion bei GameStop am Start war. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ich habe die Demo da, die Beta gespielt, ist nicht meine Welt. Aber gut, ja, es gibt mit Sicherheit so Ausnahmen, wo einfach dann so ein bisschen die Viralität noch zum Spielerlebnis beitragen könnte. Ansonsten gibt es keinen vernünftigen Sinn, es am ersten Tag zu kaufen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich das jetzt bei dir oder bei mir oder bei irgendjemand anders bemängeln würde, sondern es ist ja Fakt, dass wir in unserer heutigen Zeit nicht nur bei Spielen, sondern mit ganz vielen Sachen diesen extremen Zwang haben, also sehr, das merkst du ja auch auf Twitter so, also du guckst ja ständig auf Twitter und hast so die Hoffnung, dass irgendwas passiert, aber in der Regel passiert ja überhaupt nichts die ganze Zeit und wenn dann mal irgendwas passiert, dann gibt's überall einen Hashtag, so gerade jetzt bei Terroranschlägen oder so ist das voll das Ding und dann warten wieder alle drauf, bis irgendwann mal was passiert, aber solange fühlst du dich die ganze Zeit fast schon unter Druck gesetzt, zu gucken, ob nicht gerade doch irgendwas passiert ist. Richtig. Und so richtig, ist es mit allem, also auch mit diesem Spiel. Ich muss das als erstes spielen, weil sonst würde ich so gefühlt irgendwas verpassen. Das ist die einzige Überlegung, die ich habe. Bei Uncharted 4 ist wirklich, ich muss das irgendwie spielen, damit ich dann auch mitreden kann in dem Moment. Damit ich dann mich mit, was ich nie im Leben, ich würde mich nie im Leben darüber austauschen. Also natürlich würde ich jetzt mit dir mal darüber reden bei WhatsApp oder so, aber ich würde jetzt nicht zum Tobi fahren und sagen, Mensch Tobi, hast du schon Uncharted gespielt und so. Genau das ist es, ja. Das würde ich eigentlich nicht machen. Das würde ich eigentlich, ich würde das jetzt nicht machen. Also deswegen frage ich mich, wie ich überhaupt auf die Idee komme, dass das für mich ein Grund sein könnte, das zu tun. Aber das scheint vielleicht auch so eine Werbemaschinerie zu sein. Also in dem Moment, wo es halt überall auftaucht, dieses Spiel, hast du das Gefühl, es wäre relevant und du müsstest darüber Bescheid wissen. Möglicherweise ist es so, aber ich gucke Filme und spiele auch aus dem Grund, weil mein komplettes Podcast Netzwerk mit, also eine große Säule sind normale Nachrichten, also DL, Deutschlandfunk, Interview, höre ich eigentlich so ziemlich alles, auch da muss ich wirklich nochmal, Ricky, bitte nicht falsch verstehen, lieber AfD, bitte nicht falsch verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Deutschlandfunk-Interviews mit allen AfDlern, dem Gauland, der, wie heißt sie? Renate Pedri. Renate Petri, Frauke Renate Petri sind für mich, ich hab sie in der Bahn gehört, pure Unterhaltung. Es ist pures Entertainment. Die Aussage von den beiden ist bitterlich traurig, möchte man fast weinen, aber so wie es dargeboten ist, gerade von dem Gauland, ist so unglaublich funny, dass ich mir einfach nur denke, AfD, ey, bitte, bleibt bei euren 22.000 Mitgliedern oder so, die ihr habt. Wahrscheinlich ist natürlich, der Graubereich ist exorbitant viel größer, aber ich möchte bitte diese Interviews nicht verlieren. Das ist für mich das Unterhaltsamste, was es momentan gibt. AfD-Interviews ist großartig. Und Ricky, das gewöhne ich mir jetzt auch ein bisschen an im Alltag. Frauke Petris Rede-USP. Was ist der? Weißt du, was der Rede-USP bei ihr ist? Nee. Ihr Finishing Move bei jeder Diskussion, wenn sie irgendwas gefragt wird, dann wiegelt sie die Frage immer so lapidar weg. So, ich glaube nicht, dass ihre Hörer so welche nebensächlichen Sachen interessieren oder so. So, sie dreht den Spieß irgendwie so um, als wenn du eine Frage gestellt hättest, die eigentlich gar keine Sau interessiert. Und das ist ihr USP und das gewöhne ich mir jetzt auch an. Finde ich großartig. Also Frauke Petri, rhetorisch großartig. Vielen Dank. Ja, rhetorisch hat sie unsere Bundeskanzlerin einiges voraus. Das kann man schon mal so ein bisschen, aber das ist auch nicht so schwer. Das hat zum Beispiel meine Tochter auch. Kann man wirklich sagen, aber auch optisch. Ja, naja. Aber meine Lieblingsszene vom AfD-Parteitag am Wochenende war natürlich, toll, als der eine da auf die Bühne gestürmt ist und gesagt hat, Leute, geht zu euren Muezzinen und sprecht mit ihnen und dann aus dem Publikum so ganz demokratisch, halt's Maul! Also, schön. Da habe ich mir so gedacht, also nein, ich glaube, sein Wortlaut war, es war auch ein Mann, der wirklich vernünftig und nett aussah und der war, glaube ich, gar nicht auf dem Podium, sondern so nebenbei, so wie bei UFC-Pressekonferenzen oder so, wenn da mal irgendwer einer aus dem Publikum mal sagt. Genau, die konnten ihre Anträge da vorbringen. Ja, und er hatte gesagt, bitte geht in den Dialog. Ja. Bitte geht in den Dialog. Und dann, die Vollfahrt! Ja, das fand ich auch gut, dass man, aber ich meine, schächtet ihn! Andererseits nichts anderes kannst du natürlich von so einer Partei in dem Moment erwarten. Ich meine, es wäre jetzt verblüffend gewesen, wenn alle genickt hätten und gesagt hätten, ja, da hat er natürlich recht, da sind wir noch nicht drauf gekommen auf die Idee. Wiederum muss ich mich natürlich, also es sind, da schlagen ja jetzt mal, um das Thema mal kurz ein bisschen aufzuspannen, zwei Herzen in meiner Brust. Und zwar aus dem Grund, wenn ich so eine Aussage bringe wie der Typ, finde ich das erstmal vernünftig, dass er da hingeht. Hundertprozentig, Und versucht, Denkansätze zu bringen. Ich meine, das Dümmste, das weiß man ja mittlerweile relativ, das wird ja jeder wissen, dass das Dümmste, was du machen kannst, ist nicht mit diesen Menschen in den Dialog zu treten. Die Frage ist halt nur, welche Form ich wähle, um mit denen in einen Dialog zu treten. Und auch aus welcher Position heraus. Also ich habe manchmal das Gefühl, bei unseren etablierten Politikern, die suchen deswegen den Dialog, um gleichzeitig noch ein paar Wählerstimmen mit einzuhaschen. Und unter dieser Voraussetzung, finde ich das wieder fragwürdig. Andererseits ist die AfD jetzt mittlerweile so weit rechts draußen, dass ich mich natürlich auch aus vielen Diskussionen, als ich noch jünger war, frage, was bringt es, mit so einem Menschen zu reden, der im Endeffekt nur ein Argument hat und das heißt Ausländer raus. Also das weißt du ja auch, da brauchst du dich eigentlich dann auch nicht mit auseinanderzusetzen, weil es geht nicht darum, mit dir eine Diskussion zu führen, die zu einem Ergebnis führt, sondern es geht einfach nur darum, dir ständig zu sagen, Ausländer raus, Ausländer raus. Deswegen ist es schwierig, mit dieser Partei umzugehen, aus meiner Sicht. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal die Diskussion, dass man einfach die AfD ignorieren sollte. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich habe auch am Anfang wirklich gedacht, lass sie doch einfach in ihre eigenen Suppe schmoren und lass sie da irgendwie ertrinken. Aber das ist, glaube ich, gar nicht gut, weil die Suppe, die kocht immer weiter und ich glaube, dieses Suppenkochbarometer, das ist, hat noch ganz schön viel Luft nach oben. Weißt du, was ich meine? Ja, du musst wahrscheinlich versuchen, die Punkte, die sie da immer wieder rausposaunen, zu widerlegen. Und zwar, also die Frage ist halt, wer macht das dann? Also, weißt du, du hast zwar mehrere Parteien, aber trotzdem versucht halt jeder noch irgendwie für sich da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, was es ja fast nicht mehr gibt. Die sind ja, also fast alle, die komplette Politik ist ja fast schon, also das merkst du ja auch in den Koalitionen, das ist Konsens mittlerweile alles. Hier in Baden-Württemberg kriegt man jetzt eine grün-schwarze Regierung, da kotze ich im Strahl, das ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, es gibt's bestimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals sich einen grünen Wähler gedacht hat, dass er mit der CDU zusammen regiert. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also die beiden, das ist eine rechte und eine linke Partei, das kann eigentlich wie auch bei unserer Regierung, das kann nur die allergrößte Ausnahme sein. Und ich verstehe nicht, also in dem Moment verrät sich für mich immer die Linke. Weil die linke Seite in so einer Ehe, sag ich jetzt mal. Weil das die. Ja, ja. Aber in dem Moment, das muss doch den, alles, was, für was die CDU steht, muss doch so einem grünen Politiker einen Kotzreiz hervorrufen. Aber die Grünen sind doch eine Diet-CDU. Gebe ich dir ja recht. Ist ja so, ist ja alles gut und schön. Aber dennoch willst du ja ein gewisses Klientel immer noch ansprechen. Und ich glaube, mittlerweile ist es jetzt offensichtlich, dass es nicht mehr das ist, dass die ansprechen wollen, dass sie, was weiß ich, vor 30 Jahren angesprochen haben und wollten. Das finde ich irgendwie so, um da jetzt wieder auf die Idee zu kommen, auf die AfD zu kommen, schwierig jetzt zu sagen, wer sollte da der große Redensführer sein, wer sollte da Thesen widerlegen. Und innerhalb der AfD. Das wird schwer. Ja, das wird schwer, wollte ich gerade sagen. Ich dachte, du kommst jetzt darauf zu sprechen, wie Frauke Petri die ganze Zeit versucht, jeglichen Mistake von Björn Höcke irgendwie zu schlichten. Hast du das DLF-Interview gehört, zufällig? Nee. Vor ein, zwei Tagen? Da wurde sie natürlich auch wieder darauf angesprochen, weil Björn Höcke hat ja irgendwie angesprochen, dass das also der Islam komplett also gar nicht geht so in Deutschland und so, ne, und auch mit den Moscheen und so, dass auf jeden Fall gar keine mehr gebaut werden dürfen und im besten Falle auch die reduziert werden. Da frage ich mich, das ist ja schon fast so eine Aufforderung zum, also ich möchte das jetzt nicht aussprechen, weil kann man schon so aussprechen, dass das eine Art erinnert schon sehr an die Vertreibung der Juden vor 70 Jahren. Also das ist schon nicht so, oder 70, 75 Jahren. Das ist schon, kann man schon so sagen, glaube ich. Ja, also das finde ich so unfassbar, dass man den Typen, wenn man wirklich mit dem nicht d'accord geht, dass man den nicht einfach rausschmeißt. Und auf die Frage wurde sie natürlich auch angesprochen, warum Frau Höcke denn den Herrn, Frau Petri den Herrn Höcke denn nicht aus der Partei schmeißt. Und daraufhin hat sie wieder ihren Finishing-Move gebracht. Das regeln wir innerhalb der Partei selbstverständlich. Und ich glaube nicht, dass ihre Hörer das irgendwas angeht oder interessiert oder so, bla bla bla. Für die ist es aber gut. Weißt du, dass sie so einen Höcke hat, weil der kann ja immer den Scheiß sagen, den sie vielleicht denkt, aber sie kann es dann immer so ein bisschen abwiegeln, so in der Art wie, ja, der übertreibt natürlich, aber was gesagt ist, ist gesagt. Ja, hättest du gedacht, dass nach Lutz Bachmann die ganze Soße nochmal drastischer wird? Ach, den habe ich nicht, den nehme ich bis heute nicht ernst, Lutz Bachmann. Ich weiß, dieses Pegida-Ding, das ist für mich so das Dümmste vom Dümmsten, was auf der Straße rumrennt. Also das ist für mich wirklich, die nehme ich auch nicht ernst. Also, gibt's die noch? Gibt's das zum Move? Ja, gibt's schon noch. Pegida gibt's immer noch montags. Aber die nehme ich auch nicht ernst. Ich nehme auch die AfD, sehe ich nicht als jetzt, ich mache mir keine Sorgen, dass es die AfD gibt. Ich mache mir viel mehr Sorgen darüber, dass die etablierten Parteien einfach so dilettantisch dem Ganzen gegenüberstehen und überhaupt, also die ganze Art und Weise, du merkst richtig, wie sie sofort ihre Fahne so langsam in den Wind der AfD strecken. Bestes Beispiel ist jetzt diese Altersarmut-Diskussion, die auf einmal aufkommt, die gab es jahrelang nicht, hat keine Sau interessiert. Jetzt ist das große Thema gewesen der AfD, unsere alten Menschen, die werden alle nur noch Brotrinden nagen müssen und so. Und plötzlich kommt das auf die Agenda der, sag ich mal, jetzt etablierten Parteien. Ja. Und das finde ich schon so, das finde ich eine Armutserklärung. Dass man da nicht mit seinem Kurs weiterfährt, auch wenn der Kurs, den sie bisher gefahren sind, damit meine ich alle Parteien, auch die Linke, also mehr oder weniger Schlingerkurs oder so ist. Ja, und dass man versucht. Von denen kommt ja gar nichts. Nee. Und dass man versucht, von einem Fettnäpfchen aus dem anderen rauszutreten und während man raustritt, tritt man ins nächste. Ich finde das auch wirklich sehr, sehr schwach. Zum einen von den Richtlinien der Parteien, also von den Richtungen, wo man hin möchte, finde ich schwach. Aber auch rhetorisch, wie charakterkopfmäßig, tut sich da gar nichts. CDU, SPD, gerade SPD. Also ja, der Gabriel, der ist ja eine Drop-Dead-Diva. Also der ist er eigentlich noch in der SPD? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal Twitter kurz refreshen. Ja, ich kann mir sein, vorstellen. Das ist eher so eine Drehtüre. Da, weißt du, also das ist ja total übergreifend, so was da mittlerweile gelabert wird. Aber weißt du, was ich meine? Dass da nicht irgendwie mal, ich habe immer große Probleme zu sagen, dass da irgendein charismatischer Politiker kommen soll, weil charismatische, für mich war Hitler kein Charismat, aber mit dem wird ja oft dieser Nimbus vereinigt, verknüpft oder so, aber dass da nicht mal Willy Brandt, das würde mir besser gefallen. Ja, Willy. Ja, ist so. Ja, Willy Brandt. Das war ein charismatischer Politiker. Genau. Das war ein absolut charismatischer Politiker. Dass es so einen gibt, der durch seine charismatische Art und Weise erstmal Menschen hinter sich bringt und danach dann politische Initiativen so mit einimpft in seine charismatische Führungsposition, so wie Willy Brandt es halt gemacht hat, so. Aber das, da ist ja gar nichts. Nichts ist da. Da ist alles so ein wie jetzt Obama. Du hast doch bestimmt diesen Stand-up gesehen von Obama. Ja, jetzt von gestern Nacht. Genau, gestern Nacht. Das war brillant und großartig. Ich meine jetzt ja gar nicht, dass man da wirklich einen vom Schlager eines Obamas irgendwie aus dem Hut zaubert, aber weißt du, denn, ja, der also, kann, das Problem bei so Obama ist, der ist zwar rhetorisch sehr gut, aber es ist jetzt, also wenn man so, ich kann das jetzt auch nur von amerikanischen Podcasts wiedergeben, was ich da so mitbekomme, da ist es jetzt auch nicht unbedingt so, dass alles Gold ist, was glänzt. Also der kann halt Dinge sehr gut verkaufen und hat eine extrem geile Art zu reden und das ist fast schon ein Entertainer und das funktioniert auch bisweilen. Ja, aber unterm Strich glaube ich auch nicht, dass er jetzt so der Halsbringer war, für den ihn zu Beginn viele gehalten haben. Nicht. Natürlich, sein großer Kickoff zu seiner Wahl, zu seinem Wahlkampf vor 8 Jahren war ja Guantanamo zu schließen, ne? Das war einer seiner Punkte, die er jetzt nicht, ja, das stimmt schon. Ja, aber das ist auch schwierig. Ja, natürlich, aber so ein Leuchtturm und so ein schallendes Beispiel dafür, dass er nicht wirklich alles geschafft hat. Das ist ein Punkt, der wird zwar oft angebracht, aber damit kann ich noch besser leben als wie zum Beispiel. Warum geht's doch aber nicht? Nee, aber damit kann ich noch besser leben als wie zum Beispiel mit so einer Geschichte, dass unter seiner Regentschaft es die meisten Drohnentoten gab. So, also dass die meisten Menschen da im Nahen Osten und in Afghanistan von Drohnen erledigt worden von ihm. So, und das ist natürlich dann so, weißt du, wenn du dann reingehst mit der Hypothek, Friedensnobelpreisträger und so, und dann so eine Statistik aufweisen kannst, das ist dann, das finde ich dann schon wieder fragwürdig. Und vor allen Dingen die unschuldigen Menschen, das sind ja extrem viele Unschuldige dabei auch. Mich interessiert immer nur der Kollateralschaden. Die anderen sterben ja beruflich, sage ich jetzt das mal. Das kannst du aber ja fast nicht danach mehr evaluieren, wer da jetzt wirklich Scheiße am Stecken hat oder nicht. Du musst ja fast schon darauf vertrauen, was die dir erzählen. Und die sagen ja sowieso, ja, so unsere Trefferquote, die ist ja nahezu perfekt. Und das hörst du dann immer nur so am Rande, kriegst du das mit. Und selbst das musst du ja auch wieder in Frage stellen, weil das kann ja auch sein, dass das wiederum Propaganda ist vom IS oder sonst Taliban oder weiß der Kuckuck, was es da noch für Spinner gibt. Es ist schwierig in der heutigen Zeit irgendwie noch Sachverhalte richtig einordnen zu können, weil du nie genau weißt, wer dir jetzt hier irgendeine Scheiße erzählt. Also das ist ganz schwierig. Und wenn ich da nochmal zurückkommen kann bei zum Thema Parteien und Politiker, was ich mir halt wünsche, ist eine klare Linie, für was steht eine Partei, was sind meine Punkte und dass man das dann durchhält. Dass es dann nicht so ein Gelaber gibt wie, wir mussten bei dem Punkt ein bisschen zurückrudern und hier bei der, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja. Ich bin der Meinung. Was meinst du, warum die Leute keine klare Linie ausgeben, damit sie immer noch das Backdoor haben? Ich glaube eher, damit sie möglichst weit aufgestellt sind und Leute einfangen können. Eben, was du gesagt hast mit der Altersarmut. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, es sollte keine Altersarmut geben, aber so als Beispiel jetzt, so dass man immer noch darauf hinaus abbiegen kann, wenn irgendeine Partei damit auf einmal mega Bass zieht. Und natürlich auch, das ist auch so ein Machtding einfach. Ja, also wenn du die SPD bist, dann müsstest du eigentlich sagen, nach den Erfahrungen, die sie zuletzt gemacht haben in der großen Koalition, gibt's nicht mit uns. Gibt's nicht. Aber da haben sie halt nicht die Eier in der Hose, weil sie wissen, wenn es dann Neuwahlen gegeben hätte, das wäre jetzt für die auch nicht besser ausgegangen, aber vielleicht wäre es mal genau der richtige Weg gewesen, um ihren potenziellen Wählern zu zeigen, nee, wir machen den Quatsch jetzt nicht mit, wir gehen nicht mit, weil das ist so lächerlich, wir haben jetzt wieder diese scheiß große Koalition und der große Verlierer ist wiederum die SPD, ich meine jetzt nicht, dass die jetzt da, was weiß ich, eigentlich der strahlende Gewinner hätten sein müssen, aber sie verraten sich doch immer selber und damit auch ihre Wähler. Und das ist doch der Punkt, warum dann letzten Endes ein potenzieller SPD-Wähler sagt, ja, fuck you, da gehe ich halt nicht mehr zur Wahl oder ich wähle links die Partei oder irgendeine andere Spaßscheiße oder noch schlimmer vielleicht die AfD, wobei da, glaube ich, mehr die CDU-Wähler rüber wechseln. Aber ich wünsche mir da einfach, dass es wieder so eine klare Linie gibt, dass ich Politiker mit einer Partei verbinde schon allein, weißt du, wenn ich einen Politiker sehe, möchte ich allein an dem, was er sagt, erkennen können, zu welcher Partei er gehört. Und nicht nur, weil er es irgendwie so in so einer Politik-Kauderwelsch-Geschichte da formuliert, sondern weil ich die Inhalte, die er mir rüberbringt, das ist das, was es ja sowieso nicht mehr gibt, wenn die Interviews gibt, aber wenn es mal einen gibt, der Inhalte versucht zu vermitteln, dass ich die einer Partei zuordnen kann. Ja. Und das kann ja nicht so schwer sein. Aber da höre ich den von Notz, da weiß ich immer nicht, wenn ich den von Notz sehe, weiß ich immer nicht, was ist das jetzt? Ist das jetzt bei der CDU, CSU, wo gehört der eigentlich hin? Also das ist immer so, dem kaufe ich das auch überhaupt nicht ab. Was ich ihm abkaufe, ist, dass der einen riesen Bock darauf hat, den dicksten Schwanz im Bundestag zu haben und am liebsten da auf so einem Thron zu sitzen und zu regieren. Das kommt mir da immer rüber, wenn ich den Leuten zuhöre. Also Politik ist ja wirklich auch ein sehr zähes Metier, aber auch ein unfassbar unterhaltsames bisweilen. Also der AfD-Parteitag mit diesen schönen Bannern rechts und links, die mich auch an irgendwas erinnern. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, weil alles, was vor 75 Jahren irgendwie am Start war, das ist irgendwie bei mir alles ausgegraut. Da habe ich mich schon gefreut, ob das Zufall war oder also keine Ahnung. Wolfenstein-Logo. Das stimmt, die zocken einfach nur für Wolfenstein, das wird sein, ja. Ja, aber das Ding ist, du hast ja jetzt keine Zeit. Achso, ja. Aber es gab noch einen zweiten Parteitag, der mindestens genauso lustig war. Chrissy und Cecile, sage ich nur. Chrissy Lindner, kennst du? Nee. Cecile Bonnet, Weithofer? Nee, kenn ich nicht. Die Beta-Republik, die FDP, die Beta-Republik, sagen die doch nur noch. Deutschland ist die Beta-Republik. Das Web 2.0 hat die FDP eingefangen. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Großartig. Kenn die Partei, FDP. Also FDP kann ich dir sagen, die haben also mindestens 15 Mitglieder. Das stimmt. Die wurden also, ja fast mal in Berlin übernommen von der Studentengemeinschaft. Ja. So. Aber auf jeden Fall, also die haben da ja auf ihrem Parteitag groß, also mit Bannern, mit Lettern geworben, German Mut, Beta-Republik Deutschland. Es war großartig, brillant. Da musste man irgendwie mal gucken, ob wir noch ein paar YouTube-Videos oder so finden. Das ist einfach nur brillant. Diese völlig veralterte, verkrustete Partei mit diesen neuen Begriffen Web 2.0. Einfach nur herrlich. Großartig. Und da gab's da so eine, die hat da geredet. Ich weiß ja dann nicht, wer es war. Und die hat nur in Anglizismen geredet. Und du hast dir wirklich nur gedacht, okay, keiner dieser alten Säcke, die da unten jetzt irgendwie im Plenarraum, keine Ahnung, sitzen, haben auch nur ein Wort verstanden. Und es war so herrlich. Es war so der Clash of Cultures. Alte Säcke, gemixt mit irgendwelchen Hipster-Studenten, die irgendwie, weiß ich nicht, als Nebenfach Politologie irgendwie studieren, es war einfach nur herrlich. Also die für alle Leute, die ein bisschen Bock auf geile Polit-Comedy haben, googelt mal irgendwie das neue Parteiprogramm der Freien Demokraten, die FDP, großartig, Beta-Republik Deutschland, einfach nur phänomenal. Das muss ich nochmal sagen, AfD und FDP sollte man definitiv nicht in einen Hut werfen, wenn es um die Ausrichtung geht, aber komödiantisch gehören sie beide zur Top-Elite. Ich glaube, das Problem ist halt, dass in der aktuellen Zeit dafür eigentlich gar kein Platz ist. Für Comedy? Für so Parteispaß. Aber du meinst ernst? Ja, ist schon klar, aber es gibt, also wenn du es jetzt mal so anguckst, so, und das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Spruch, aber ich finde schon, dass alles so gerade ziemlich abgefuckt ist. Natürlich nicht bei mir im Leben, weil mir geht es natürlich hervorragend. Ich sitze hier und keul mir ein, das ist alles geil, aber so insgesamt, das ist schon ziemlich alles abgefuckt, was da abgeht. Also wenn du mitbekommst, da ist mir neulich mal wieder so bewusst geworden, dass, also mit Hintergrund dessen, dass ja jetzt herauskam, dass die Commerzbank da wieder so krumme Dinge gedreht hat und wir als Steuerzahler das ganze Ding vorher nochmal gerettet haben und so weiter. Das kann man vielleicht jetzt hier mit einbeziehen. Aber so insgesamt ist es halt so, du hast auf der einen Seite so Typen, die zweifelsfrei für die Bankenkrise 2008 zur Verantwortung zu ziehen sind. Da ist nicht einer in den Knast gekommen. Ja, nur mal zum Beispiel so, die also dieses ganze System am Rande des Scheiterns hatten. Und dann hast du halt immer wieder so Geschichten, dass aus meiner Sicht fähige Leute sich plötzlich mit einem Gesetz auseinandersetzen müssen, die eigentlich, also da weißt du, da denke ich halt so, das sollte eigentlich der sag doch mal hier, der die Exekutive des Staates sollte doch da eigentlich andere Sachen zu tun haben, als zum Beispiel sich mit dem Fall Böhmermann auseinanderzusetzen. Wobei, man kann man auch nochmal sagen, ist ja auch sein gutes Recht, dass der Herr Erdogan da, und ich sage immer Erdogan, Erdogan der Ziegenficker, sage ich immer, der da, sag ich mal, diesen Paragraphen 301 oder wie er heißt, aufrufen darf und alles in Ordnung. Aber dennoch, da gibt es so viele andere Sachen, über die keine Sau mehr redet und die eigentlich viel wichtiger wären. Dann natürlich die ganzen Krisen, die irgendwie auch nicht gelöst werden, und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, nicht unbedingt gelöst werden wollen. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Bock hat, dass es da in Syrien immer schlimmer wird, aber ich meine, fast schon nicht mehr schlimmer, aber jetzt haben ja die Amis auch ausgerufen, dass sie jetzt da zum ersten Mal einen Cyberkrieg so richtig an den Start bringen wollen. Das haben sie früher nie gesagt, den gab es natürlich immer schon, aber es ist alles so, ich habe manchmal das Gefühl, ja, naja, dann können wir hier mal ein bisschen rumprobieren, die Russen, die fliegen da auch ihren Scheiß über Syrien und gucken sich mal, weißt du, zeigen mal, was sie für einen dicken Schwanz haben. Also das macht mir schon Sorgen, wie abgefuckt das alles ist da gerade. Du bist ein Russland-Freund, ne? Ich bin, wenn dann, ein Freund der russischen Menschen. Okay. Also es ist mir scheiß. Das ist wirklich so, mir ist es halt scheißegal, wo jemand herkommt. So, wenn er cool ist, ist er cool und fertig. Und ich habe viele coole Russen kennengelernt. Und Russinnen. Ey, ich bin Russe im Prinzip jetzt. Ja, naja. Ich bin annektierter Russe. Ja, natürlich. Ich hab meine Wodka-Salbung bekomme ich alle 14 Tage, also regelmäßig. Also ich bin nicht, also im Prinzip. Bevor du keinen erschossen hast, bist du kein Russe. Das stimmt. Mal fragen, wie viele Lilly schon erschossen hat. Also das kann ich mir vorstellen, dass die da schon den einen oder anderen auf der, also so eine Kerbe in ihrem Pistolengriff hat. Ja, aber die hat auch so eine alte Luger mit Holzgriff, hat den noch. Klar. Hat sie von, ja, hundertprozentig. Und wenn da irgendwer seine Steuern nicht pünktlich und akkurat zahlt, wird er auch mal ins Knie geschossen. Kann ich mir gut vorstellen. Nicht. Ja, nee, also gegen die Russen habe ich nichts. Ich habe halt was dagegen, wie sie mit ihrem Volk, also die Politiker so, also was die Politiker, ist ja schon lächerlich, wie der König mit seinem Volk umgeht, der Kaiser, der Zar. Das Thema hatten wir auch, als wir am Donnerstag im Kino waren. Es ist einfach viel schöner, wenn man sagt, die Frau hat eine schöne Brust, anstatt zu sagen, die Frau hat schöne Brüste. Singular ist einfach viel, viel vornehmer, wenn man sagt, ach Mensch, die Frau hat aber eine schöne Brust. Das ist viel schöner. Immer gleich alles verallgemeinern und ja. Aber es sind Bildung, ja zwei Wirtschaft, Brüste. Hm? Also man kann es ja so und so sagen. Es ist eine Brustpartie. Ja, das klingt jetzt eklig. Brust ist auch nicht mein Lieblingswort. Nicht? Nee. Was wärst, also du sagst klassisch Titten, oder? Euter. Sag mal dein Euter. Nee, also ich sage aber nicht, zeig mir mal deine Brust. Das sag ich ja auch nicht, aber also, naja, da sagt man schon mal, sie hat eine schöne Brust. Brust? Da muss ich mal an Schwimmen denken. Ich gucke mir gerade nebenbei das Beta-Republik Deutschland-Video der AfD an. Übrigens, die AfD hat bei YouTube 4047 Abonnenten. Das finde ich schon kolossal. So viel wie Odin, glaube ich. So, ich glaube, Odin hat so viel. Sagt euer Odin. Ja, Odin hat mehr als die FDP. Übrigens, ist aber auch vom Intellekt her einfach der FDP einiges voraus. Ja, absolut. Force of Truth. Ja. Der Odin ist wieder Single. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ganz traurig. Der macht ja auch seit Wochen, seitdem er Single ist, macht er kaum noch Videos. Wirklich, das hat ihn wohl völlig aus der Bahn geworfen. Kann ich gar nicht verstehen. Ich habe auch mal unter einem seiner Videos habe ich drunter geschrieben, dass mich das nicht wundert, dass er wieder Single ist. Und daraufhin habe ich dir das mal geschickt, einen Screenshot? Daraufhin hat er geantwortet, dass das, also wie ich das denn meinen würde. Habe ich mir gedacht, also so viel Intelligenz wird noch in seinem kahlrasierten Kopf sein. Aber pro Singles, wir haben ja vor 12.000 Wochen mal gefragt, ob uns Mädchen hören, kann ich übrigens mittlerweile bejahen. Denn zumindest eine, die Katrin, die hört uns. Und die hat uns vor auch diese 17.000 Wochen übrigens 10 Euro gespendet. Katrin. Das muss ich unbedingt nochmal erwähnen. Katrin, vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Spende, die direkt in mein Herz geflossen ist, muss man sagen. Was soll mir das sagen? Ich bin hier gerade bei der AfD, bei der FDP und habe jetzt gerade auf Pause gemacht. Da wird erklärt, was eine... Die Beta-Version ist ein Stadium bei der Entwicklung neuer Software, das noch Tests durchläuft. Soll das bedeuten, dass die FDP noch Tests durchläuft? Oder dass die Bundesrepublik noch Tests durchläuft? Ja, das kann ja, ist ja eigentlich eine ständige Beta, die Bundesregierung, die Bundesrepublik, muss man ja so sagen. Also es ist ja kein fertiges Gebilde, ist ja fast eine Alpha, muss man schon sagen. Ja. Das ständig, an dem wird ständig rumgeschraubt und so richtig perfekt ist es noch nicht. Wobei man ja eigentlich so schon ganz zufrieden sein kann mit unserem Grundgesetz und so ein Scheiß, auch wenn sie immer dran versuchen zu deuteln. Da ist man ja ganz froh, dass es da in Karlsruhe ein paar Leute gibt, die da immer mal wieder mit dem Hammer draufschlagen, ja, wenn da irgendjemand ans Grundgesetz mit möchte. Das finde ich ja schon Hammer. Ganz gut. Ja, mit Mjölnir. Da kann man, nicht meckern, du. Toll. Ja, sonst habe ich also, ich kann mal erzählen, ich habe es gemacht, ich bin gewechselt übrigens von iOS auf Android. Also ich dachte von Tena Lady auf eine andere Binde. Soweit bin ich ja nicht. Aber das Ding ist, es fällt mir natürlich schwer, jetzt hier wirklich eine relevante Review abzugeben, weil da ist mir natürlich auch klar, dass wenn du nach 2 Jahren oder in meinem Fall nach 2,5 Jahren das Handy wechselst, da kannst du wahrscheinlich ein Huawei-Handy holen und bist zufrieden, weil es halt, ja, auf meinem Telefon ist halt alles langsam gewesen und alles scheiße und klein und hässlich, aber wer da mit dem Gedanken spielen sollte, jetzt aktuell von Apple auf Galaxy oder halt auf Android zu wechseln, ich kann sagen, ihr werdet definitiv diesen Wechsel nicht bereuen. Also es ist auf jeden Fall nichts schlechter. Ich kann auch jetzt nicht sagen, dass es besser ist. Dazu müsste ich beide Handys parallel bedienen. Aber das, was ich jetzt hier erlebt habe, würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht da haut's mir wirklich die Löcher aus dem Käse. Also hätte ich so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja vorsichtig gewesen und habe mich dafür entschieden, so einen super Tarif zu machen, der zwar teuer ist, aber da kann ich dann alle 12 Monate das Handy wechseln, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob das wirklich was gibt mit mir und Galaxy. Und nach so 2 Wochen muss ich sagen, ist in der Galaxy angekommen. Mehr als das. Also es verblüfft mich immer wieder. Also ich habe das irgendwann, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe es auf jeden Fall im Podcast schon mal erzählt. Das Ding war, als ich von Windows zu Apple gewechselt bin, 2008 oder 2007 oder so, habe ich mir immer so gesagt, also bei Windows hatte ich oft das Problem, das müsste ich jetzt hier und so und da irgendwie machen können, warum geht denn das nicht so einfach? Und dann hatte ich auf einmal ein OS vor mir und dachte mir so, da geht es ja einfach so, wie ich, also immer der einfachste Weg war der richtige. Und wenn du von Windows kamst, hast du diesen einfachen Weg gar nicht mehr angesteuert, weil du sowieso dir gedacht hast, kann ja nicht sein, dass das so leicht ist. Und dieses Gefühl habe ich jetzt wieder mit Android, dass ich jedes Mal denke so, das gibt's ja, die Funktion. Oder klar, das macht ja so viel mehr Sinn. Also es sind nur Kleinigkeiten, die ich besser finde, aber es sind viele Kleinigkeiten, die halt einfach besser gelöst sind als bei meinem iPhone 5, das ich da mit mir rumgeschleppt habe bis zuletzt. Aber wie gesagt, es ist natürlich dann immer schwer zu vergleichen, wenn du von einem alten Telefon auf ein neues wechselst. Nur rein optisch, muss ich auch sagen, könnte ich diese 6S Plus, also, nee, wenn das doch 6S Plus hießen, die, das ging gar nicht. Ich habe mir dann beide angeguckt, habe diese auch hässlich gehalten. Ja. Also dieser riesen Home-Button da unten, so, das geht gar nicht mehr, da müssen sie was ändern. Da ist, also designmäßig, das ist eine Geschmacksfrage, gar keine Frage, aber finde ich, ist designmäßig Apple gehörig unter Zugzwang. Das SE finde ich geil. Das war noch eine Option. Das SE statt dem Galaxy S7 Edge. Aber die normalen, das normale 6er ist okay, aber das 6S Plus, das geht gar nicht. Das sowas Hässliches habe ich selten gesehen. Ich habe ja das normale 6S. Das finde ich gut. Das ist okay. Melli hat das auch. Damit kannst du eigentlich auch so, glaube ich, noch relativ flott mit arbeiten. Einer Hand, ja. Ja, kann. Lilly hat auch das 6S und geht bei ihr, der wirklich unfassbar. Also, glaube ich, man müsste mal eigentlich nochmal nachgucken. Also, die hat unfassbar kleine Hände. Ja, bei mir schmeichelt natürlich das Edge enorm, weil ich sehr große Hände habe, sehr lange Finger habe. Und ja, das ist so von der, für mich, das ist genau die perfekte Größe. Also, ich kann alles mit einer Hand bedienen. Und habe auch keine Probleme mit den Kanten. Ich meine, bei WhatsApp war es am Anfang so eingestellt, dass die Enter-Taste die Senden-Taste war. Und dann kam ich immer mit dem Handballen so drauf. Das musste ich dann abstellen. Wobei ich die Logik gut fand, dass die Enter-Taste da die Senden-Taste war. Aber das ist jetzt kein großes Problem für mich gewesen. Aber ansonsten so, Also vom Display her ist es, ich habe gestern das mit dem 6S Plus verglichen von einem Kumpel. Vom Display her sind diese OLED-Dinger, das ist schon unfassbar geil. Also da muss Apple auf jeden Fall, werden sie, denke ich mal, auch dann im September nachlegen. Und ich finde auch vom Design muss Apple jetzt endlich mal aus dem Arsch rauskommen. Also dieses Design hier bei Android, das finde ich dann schon auch ein bisschen ansprechender. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber es fühlt sich moderner an, so insgesamt, auch in den Apps selber. So, das fühlt sich einfach ein Ticken moderner an alles. Und ja, ich bin ja wirklich am Überlegen, ob ich auch in Sachen Rechner jetzt den großen Move machen soll und wieder auf Windows gehen soll. Weil eben die Kriterien, die ich früher angelegt habe, so langsam aber sicher aufbröseln bei Apple. Also gerade diese Freiheit im System und so, das bricht immer mehr weg und es wird immer mehr wie so eine Handyoberfläche, das OS. Also das ist ja auch die große Befürchtung, dass wenn es dann, man weiß ja noch nicht genau, wie die Scheiße heißen wird, die dann als nächstes kommt, dass das dann aber ähnlich geschlossen ist wie jetzt dein iPhone und dass du zum Beispiel Programme oder so für deinen Mac nur noch über diesen Mac App Store dir holen kannst. Was wäre eine Katastrophe, weißt du, wenn du online nichts mehr irgendwie beziehen kannst, vor allen Dingen mit der Infrastruktur. Du kannst keine Demos anbieten in diesem App Store, du kannst keinen Support bieten, du kannst keine Kommunikation aufbauen mit deinen Kunden. Das ist alles eigentlich zum Scheitern verdammt. Und deswegen habe ich mir jetzt mal so eine Razer-Kiste da angeguckt. Nee, warte mal, nicht Razer, Alienware. Ah, die finde ich so hässlich, meine Güte. Die Alienware-Kiste. Ja, das sieht so bescheuert. Das sind genau wie diese Gaming-Headsets. Da denke ich mir, was für Vollidioten müssen, setzen nicht die Dinger auf. Ja, das Ding ist halt Quatsch. Die Performance der Maschinen da von Alienware hat mich halt angemacht so. Aber da bin ich noch nicht so weit, das kann ich schon mal sagen. Also da bin ich nämlich auch bei 2000 Euro, wenn ich mir da ein Notebook zusammenstelle, so wie ich es will. Und dann kann ich auch die 200 mehr zahlen und habe dann ein MacBook Pro. Vor allem, ich denke mal, jetzt kommen die neuen bald raus. Ja. Dann könnte es gut sein, dass du da noch mal ein paar Euro 50 Spaß bei dem Vorgängermodell, die rattenschnell sind und wirklich super geil sind. Also das sind natürlich, du kannst damit jetzt kein Ding spielen, kein Oculus und so. Das ist ein bisschen enttäuschend, weil das wäre natürlich schon noch mal eine Technik oder Vive oder so, überhaupt VR. Ich glaube, da willst du dann einen Rechner haben. Ich glaube nicht, dass die PlayStation-Mühlen da ausreichen und die Xbox One schon dreimal nicht, oder? Die Xbox One nicht. Ich glaube, die ja, mal gucken, was die E3 bringt. Ne? Meinst du, dass die das Ding updaten? Naja, ich weiß nicht, ob sie das performancemäßig updaten. Auf jeden Fall machen sie eine hübschere. Also sie bringen wohl eine Slim-Variante raus. Da hat irgendwie wohl in Frankreich irgendwie so eine Bude hatte irgendwas schon gelistet, eine Xbox One S irgendwie, ne, für Slim. Also ich finde, also das größte Kriterium an dieser Konsole ist, dass sie so unfassbar scheiße aussieht. Ja, wie so ein Betamax, so ein hässliches Scheißding. Aber ich finde auch die PS4 nicht schön. Finde ich schon, das muss ich leider sagen. Also die finde ich einfach ein schönes Stück. Du, einfach ein schönes Stück Hardware ist das. Mit diesem Schrägen und so. Genau diese Schräge, die wirkt auf mich so, ich mag die nicht so sehr. Aber gut, das ist auch, mir ist es persönlich wirklich scheißegal, wie das ja, aussieht. Ja, aber die Xbox One sieht ja wirklich so klobig und Betamax-mäßig. Gebe ich dir recht, aber das kommt bei mir praktisch unter den Fernseher da ins Regal rein, ist mir egal. Aber ich verstehe das, aber das ist jetzt kein Kaufkriterium, sage ich jetzt mal. Wie das Ding aussieht. Also das war nicht der Grund, warum man sich für eine PS4 entscheidet. Da hat der andere Vorteile. Nee, auf keinen Fall, weil die Xbox One hat da schon grundsätzlich auf schlechte Zeichen hingedeutet. Und mal gucken, was die E3 so bringt, ob die PlayStation 4K da kommt. Ne? Neo wollen sie irgendwie, wa? Wenn das stimmt. Nee, wird so nicht heißen, weil Neo, also die PlayStation VR hieß ja Morpheus. Dann macht's wieder Sinn, ja. Codename heißt jetzt Neo von der, also wird so im Laden nicht stehen mit PlayStation Neo, sondern die haben irgendwie zu ihren immer so Matrix-Reminiszenzen, weißt du? Ist aber kein richtiges 4K, habe ich jetzt mitbekommen, weil du gar nicht so einen Lüfter da reinknallen kannst, um mit 4K zu liefern. Ja, das ist so ein Pseudo-4K, interpoliert oder irgendwie sowas. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Idee, wenn das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast bei GameStar, diese Überlegung, dass das PlayStation das Ganze jetzt mehr so angeht wie so ein Handy. Also, dass du praktisch immer, also die Hardware updatest und mit besserer Power ausstattest und ein paar Jahre kann dann der Kunde, der was weiß ich jetzt noch eine normale PlayStation hat, gut mithalten, aber dass das Ganze so mitwächst, das macht für mich viel Sinn. Macht für mich auch sehr viel. Das haben die Jungs wahrscheinlich von Giant Bombcast. Da habe ich das nämlich auch schon vor ein paar Wochen gehört, dass als es dann dieses 4.5, Neo gab oder Reddit-Thread gab, wo zum ersten Mal da Gerüchte mit aufkamen, da haben die auch gesagt, also die eine Seite sagt, dass die auf gar keinen Fall ihre Kundschaft aufsplitten dürfen, ne? Also es ist natürlich fatal, wenn es jetzt ein Spiel gibt, XY, Last of Us 2, das nur noch auf der 4K läuft. Das können sie nicht machen. Die haben 40 Millionen Mühlen verkauft. Das können die nicht machen, auf gar keinen Fall. Und was sie auch auf gar keinen Fall bringen dürfen, ist, wenn ich eine 4K habe, du eine normale Vierer oder andersrum, scheißegal, dass wir dann nicht miteinander spielen können. FIFA, doch, dass wir dann FIFA 17 zocken. Wir normal zocken können, aber ich, weil ich eine 4K habe, eine leicht bessere Performance und Framerate habe und so, das geht auf gar keinen Fall. Das darfst du nicht bringen. Weißt du? Aber ich finde den Move wahnsinnig interessant, spannend, also ich bin einer der Kandidaten, der sich mit Sicherheit überlegen würde, PlayStation 4K mit VR für, ich sag mal jetzt, 800 Euro, glaube ich, würde ich es mir überlegen. Mit Kamera. Alles drum und dran. Alles, was ich brauche. VR, also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Ding gibt. Also das, weil dieses VR-Teil, da soll die 400 Euro ungefähr und das andere, also die PlayStation wird dann, denke ich mal, nicht viel teurer werden, als sie aktuell ist. Nö. Nein, auf keinen Fall. Also wird es so ein Bundle geben, denke ich mal, mit so 700, 800 Euro. Ja. Und wenn das VR geil ist, dann muss man natürlich mal so abwarten, was da geboten wird. Ich meine, also da gibt's ja viele, die sagen, klar, die hat nicht dieselbe Auflösung und kann auch nicht dasselbe bieten wie vielleicht so eine Vive, aber sie kostet halt auch nur die Hälfte, darf man halt nicht vergessen. Und dadurch, dass das halt über diesen PlayStation Store geht, kommt da halt auch nicht so viel Durchlauf mit rein und du kriegst eigentlich ganz gute Spiele. Oder sagen wir mal, das Maximum, hier geht gerade die Welt unter, muss ich mal erwähnen. Hier hagelt es gerade. Du kriegst eigentlich ganz gute Spiele für die Kiste da und es ist ein guter Einstieg in dieses VR-Ding. Weil das jetzt interessiert mich wahnsinnig. Ein guter Einstieg, ja. Aber für mich ist die PlayStation VR völlig uninteressant. Völlig uninteressant. HTC Vive ist ja wohl gefloppt, hat nur 4.500 bis 5.000 Einheiten verkauft bis jetzt. Aber das ist halt das Ding, was du haben willst. Das ist das Ding, was du haben willst, hundertprozentig. Die müssen halt billiger werden und die müssen einen Weg finden, wie sie diesen Raum, also dass du nicht so eine große Fläche brauchst. Ja. Die Fläche ist halt so groß, die sie da beanspruchen. Aber es wird wohl, also auf mich wird es darauf hinauslaufen, neuer PC mit der zweiten Generation Oculus Rift. Also bei allem Podcast, die ich jetzt gehört habe, sagt unisono, jeder, Jungs, Quatsch, lass die Pfoten davon. Das macht noch gar keinen Sinn. Erstens gibt es noch keinen richtig geilen Grund, spielerisch sich das Ding zu holen, außer wenn du dazu was. Was habe ich da nochmal gezockt, dieses Horror-Ding und so? Für mich gibt es nur einen Grund. Das ist Project Cars. Ich sag dir eins, wäre mir das sofort wert. Ja. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich dann so ein individueller Fall. Ja. Das find ich super. Aber es gibt eigentlich keinen Kunden. Also sich so eine HTC Vive für den Taui zu holen, das ist. Nein, natürlich. Die 1000 Euro, das ist halt so ein Abschrecker. Aber guck mal, ich habe in den letzten Wochen wirklich ganz oft oder Tagen darüber nachgedacht, mir so ein scheiß Lenkrad zu holen. Weil ich spiele gerade nur noch so Rennspiele. Und jetzt habe ich schon ewig nie mehr gespielt. Aber eine Zeit lang habe ich jetzt über Wochen nur noch Formel 1, Drive Club und Project Cars gespielt. Und ich war so geflasht, vor allem von Project Cars. Das ist ein Spiel, also das, jetzt verstehe ich, was die meinen. Das ist der perfekte Simulator. Das ist wirklich, also unfassbar. Ich bin wirklich geflasht von diesem Ding. Und es ist auf der einen Seite so immens schwer, aber auf der anderen Seite ist es genau dieser Schwierigkeitsgrad, der dich immer. Vielleicht ist das dein Dark Souls. Guck mal, das Ding ist wahrscheinlich bei dir auch bei Dark Souls. Immer wenn du scheiterst, erkennst du, dass du das Problem bist. Nicht das Spiel ist ungerecht. Du machst die Fehler. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn ein Spiel da ist, das dich einfach an dein Limit treibt, aber du erkennst, ich kann es schaffen. Ich muss ja nur in Anführungsstrichen. Und das schafft Project Cars. Da setze ich mir einen Kopfhörer auf und sitze dann mit meinem Controller und da geht mir einer ab. Das gibt's gar nicht. Ja. So, jetzt habe ich gedacht, jetzt guckst du mal nach so einem Lenkrad. Aber ich merke halt in den letzten Tagen, dass ich zu wenig Zeit investieren würde, ich muss mir ja nicht nur ein Lenkrad kaufen, ich brauche noch einen neuen Tisch, weil die Lenkräder passen nicht an meinen Tisch, weil meine Tischkante 15 cm dick sind, ist. Und dann bräuchte ich auch noch einen Fernseher, weil ich kann ja nicht so einen Tisch im Wohnzimmer vor meinem Fernseher aufbauen, also müsste ich mir einen ins Podcast-Zimmer stellen. Also du bist dann ganz, ganz schnell mal so 600-700 Euro los und das ist es mir natürlich nicht wert, Aber freu dich schon mal auf GT Sport. Also da kommt ja noch einiges für Rennsimulationsfreunde. Also und auch da warte ich jetzt wie ein Schießhund auf ein schönes Angebot für Dirt Rally. Das ist ein Brett. Ja, das hätte ich mir mit dem Lenkrad zusammengeholt. Das ist ein Brett, du. Aber es ist halt jetzt momentan bei mir wirklich so, dass ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, das haben wir definitiv schon besprochen, dass ich ja im Fitnessstudio angemeldet bin und ich habe so Blut geleckt. Also ich bin, seit dem 22. die Bude offen war, jeden Tag da. Jetzt bin ich zum ersten Mal gezwungen, ich kann jetzt nicht mehr gehen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Sportlerverletzung erlitten. Das muss am Alter liegen. Und zwar habe ich eine entzündete Achillessehne. Die ist so entzündet, das ist jetzt mittlerweile hinten so dick, dass ich nicht mehr in meine Schuhe reinkomme. Am Anfang ging es noch so einigermaßen. Ich habe das völlig falsch angegangen, das Ding. Ich wusste das auch, dass ich das falsch angehe, aber ich war so motiviert, dass ich übermotiviert war, definitiv. Also ich bin hin eine halbe Stunde aufs Laufband. Also ich habe natürlich andere Sachen gemacht, aber darum geht's jetzt hauptsächlich. Deswegen habe ich dieses Achillessehnenproblem. Eine halbe Stunde aufs Laufband, habe ich so gedacht, ja, das war mal wieder gut zu joggen. Nächsten Tag nochmal eine halbe Stunde, ein bisschen schneller. Ja, fühle mich gut. Übernächsten Tag anderthalb Stunden. So, dann habe ich schon gemerkt in der Achillessehne und habe aber gedacht, ach, das ist egal, jetzt machst du hier noch Kettlebells. Das habe ich mir alles da angeguckt, dann so, habe mir so ein Trainingsprogramm zusammengestellt über YouTube und so. Und das fickt auch nochmal so richtig deinen ganzen Körper eigentlich. Und dann hatte ich abartige Schmerzen am nächsten Tag. Nicht nur Muskelkater, sondern auch in der Achillessehne. Und habe aber weiter trainiert. Es ging dann auch weg. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich nicht mehr jogge und halt versuche, die Achillessehne, soweit das geht, zu schonen. Ist natürlich schwierig, eine Achillessehne zu schonen. Und gestern, weil ich weiß noch nicht mehr warum, also es war noch nicht vorbei, habe ich gedacht, ach scheiß drauf, heute machst du Sprints. 30 Minuten, immer unter 5 Minuten bleiben, so für einen Kilometer. Ich weiß nicht warum. Und jetzt ist das Ding so angeschwollen, dass ich nicht mehr in die Schuhe reinkomme. Und jetzt habe ich, also nach Absprache mit meiner Frau, entschieden, diese Woche kann einfach nicht mehr drin, ich muss jetzt eine Pause einlegen. Ja. Das kotzt mich so an, weil ich so das ist so eine Euphorie, die da in mir ausgelöst wurde, dass ich alles andere vergessen habe. Es ist wirklich, Raum und Zeit. Das ist wirklich, also als ob man mir eine Spritze immer gibt, wenn ich da hingehe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich denken, du bist bekloppt und willst jetzt hervorstechen, weil du jetzt im Fitnessstudio bist. Aber es ist, ich ertrag fast einen Tag nicht, wo ich da, also jetzt heute, das fällt mir wirklich schwer, da nicht hinzugehen. Und einerseits ist das gut, andererseits habe ich die Befürchtung, dass das so ein kurzer Rausch ist und ich würde mich irgendwie, glaube ich, wohler fühlen, wenn der sich eher so über eine lange Phase ausbreiten würde. Aber weißt du, wie das ist? So, du bist halt so euphorisiert, rennst dahin und stellst dann nach 3 Monaten fest, dass du doch nicht aussiehst wie Batista und auf einmal kriegst du so einen Drop. Also kennt ja jeder, der ins Fitnessstudio gegangen ist, dass man dann irgendwann in so einen Modus verfällt, wo man sich einmal denkt, ach scheißegal, dann gehst du heute einmal nicht. Ja, ja. So funktioniert, so ist es ja immer. Und deswegen, diese Achillessehne ist wirklich, fickt mich. So ein Scheiß. Ja, ärgert mich. Tierisch. Aber, soll ich mich hier ins Mikrofon übergeben? Aber ich versuche definitiv dran zu bleiben, weil es ist genau so gekommen, wie ich es mir erhofft habe. Es sind halt Studentinnen da. Und das Mann-Frau-Verhältnis ist 70-30. Es ist, also 70% Frauen, 30% Männer. Es ist wirklich unglaublich. Also, so zum Joggen macht's tierisch viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich hatte auch schon ein schönes Erlebnis. Er hat mich die ganze Zeit hat mich so ein Mädchen angeguckt. Ich dachte so, ja, du bist schon ein geiler Typ. So, und ja, die guckt, irgendwann kommt sie zu mir und ich so, oh, jetzt da musst du dir aber, naja gut. Und dann sagt die so, sag mal, hast du nicht früher im Kino gearbeitet? Mm. Dann sag ich so, ja, ja, genau. Gut anmache so. mein Bruder hat da auch gearbeitet. Kennst du den? Hat sie denen so gesagt, wer das ist? Und das Ding ist, der war damals schon so 5 Jahre jünger als ich. Also er muss so 16 gewesen sein. Und er sagt so, ja, es war mein älterer Bruder, das weiß ich noch. Und hat sie mir, also es ging dann nur darum, dass sie mich da halt mal, also völlig normal. Und auf einmal hat sie festgestellt, ja, okay, die ist halt nur halb so alt wie du. Und oder anders, ich bin doppelt so alt wie sie. Und es ging ja jetzt ja gar nicht darum, dass ich so toll aussehe, obwohl ich das tue. Es war natürlich ein sehr, ja, es war ein Moment. Ich würde mit diesen Geschichten immer vorsichtig sein, dass es nicht so eine Tinder-eske Züge an ausartet. Also. Das muss man vielleicht hier nochmal sagen. Also in unserer Beziehung, ja, wir haben eine sehr, sehr entspannte Beziehung, ich und meine Frau. Weißt du, das liegt vermutlich daran, dass wir seit Jahren und mittlerweile seit Jahrzehnten zusammen sind. Wir sind seit 2001 zusammen. Und ich glaube, dass das entspannt. Es ist wirklich so. Also ich glaube, ich kann mit gutem Gewissens sagen, dass ich jetzt, also so eine Situation, die würde ich nicht beim Schopfe ergreifen. Wie mit jetzt, dass da so eine, weiß ich nicht, 17-Jährige kommt. Also nicht, dass das da zur Debatte stand, aber du weißt, auf was ich hinaus will. Das wäre jetzt für mich keine Situation, wo ich sagen würde, da gehst du mal all in. Also nee, nicht im Leben. Und ich glaube, das weiß meine Frau. Deswegen ist die da entspannt. So wie ich eigentlich auch. Also ich bin eifersüchtig. Aber ich vertraue ihr, so muss man sagen. Also mich kotzt das an, wenn irgend so ein Typ sich einbildet, diese Frau ansprechen zu können. Das kotzt mich an, weil ich den sofort als, du bist es noch nicht mal wert, mit dieser Frau zu reden. So sehe ich das halt. So, was nimmst du dir überhaupt da raus, du Kasper? So. Aber das ist mehr so ein Ding. Also nicht, ich mache mir keine Sorgen, dass sie mich dann betrügen würde, sondern es ist einfach so, was willst du, Hampel? Was glaubst du wirklich, dass du bei so einer Frau eine Chance hast? So ein Gefühl ist das für mich. Und ich hoffe, dass sie auch so denkt. ich glaube, wir sind da relativ entspannt. Also das ist... Ja, also das entwickelt sich, glaube ich, wenn du viele Jahre miteinander zusammen bist und dir dann auch, ich glaube, das macht halt auch viel aus, wenn du dir die Sachen so sagst, die dir durch den Kopf gehen. Also, weißt du, zum Beispiel das naheliegendste Beispiel, was wir besprochen haben, wenn du das halt mit diesem Tinder-Ding so sagst, dann glaube ich, dass dein Partner auch merkt, okay, er würde es mir halt dann auch aber auch sagen. Also, weil... Ja. Ja, oder das mit Jamie oder so weiter. Wenn ich jetzt sage, das mit Jamie, das klingt ja, als wäre da was. Aber es gibt bestimmt viele, die sagen würden, das erzähle ich meiner Partnerin nicht. Aber für mich macht es halt keinen Sinn, vor ihr in Rätseln sprechen zu müssen. Das ist immer so der Hauptpunkt. So, wenn ich dann aufpassen muss, oh, nicht, dass sie jetzt reinkommt und hört, dass ich mit dem Chris über sowas spreche oder so. Weißt du, das ist eine Qual. Deswegen versuche ich da eigentlich immer, ich versuche da schon, so offen zu sein, wie ich es dann auch für richtig erachte. Also ich versuche nicht wissentlich was zu verschweigen, aber manchmal denke ich mir, zum Beispiel das mit dem Tinder, das haben wir ja danach besprochen, da denke ich mir so, ja, was ist das Problem? Das ist doch nur ein Spaß. Weißt du, aber so dadurch, dass dann du etwas, wie soll man sagen, überrascht reagiert hast und auch sonst in deinem Umfeld da eher mit hochgezogenen Augenbrauen reagiert wurde, dachte ich mir so, ja gut, dann erzählst du es lieber mal, weil kann ja auch sein, dass ich da eine Verzerrung habe und dass man das nicht so entspannt sehen kann. Und es gab ja auch Twitter-Reaktionen darauf, so, hier, da hast du aber ganz schön verkackt und so. Ne? Ja. Und dann erzähle ich dir das halt und die lacht halt drüber und sagt, ja, so. Und dann denke ich mir wieder, ja, wer ist denn jetzt hier eigentlich bescheuert? Also, jetzt, weißt du, die Frage stelle ich mir wirklich. Wer ist jetzt eigentlich bescheuert jetzt gerade? Ich, sie, ihr, die da denken, aber ich verstehe ja jeden, der in einer frischen oder sich entwickelnden Beziehung befindet, dass das erstmal befremdlich wirken kann. Aber würdest du zum Beispiel in deiner Beziehung, ganz ehrlich jetzt, ich weiß nicht, ob du ehrlich antworten kannst, aber ich frage trotzdem mal, hättest du ein Problem damit, da die Partnerin nicht zu teilen, sondern wenn sie jetzt sagt, offene Beziehung, hättest du damit ein Problem? Ich darf mit jedem ficken, muss es dir sagen. Du darfst mit jeder ficken, muss es mir sagen. Also 100% würde sie halt niemals auf so eine Idee kommen. Dann nehmen wir eine andere Frau, eine fiktive Frau. Ich kann dennoch auf die Frage antworten, aber ich wollte das mal vorwegnehmen, um zu sagen, was sie für konservative Ansichten einer Beziehung hat. Wenn sie damit ankommen würde, das weiß ich nicht. Wir hatten ja mal in der Abendgala, hatten wir ja auch mal so ein ähnliches Gespräch und da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, nicht. Komischerweise. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Nee, echt nicht gerade. Da hatten wir das ähnliche Gespräch mal. Also das Ding ist halt, ich frage mich immer bei so einer Abmachung, offene Beziehung, will ich das dann wissen? Also möchte ich wirklich wissen, dass sie jetzt heute mit einem anderen Typen gebumst hat? Oder würde es mir nicht leichter fallen, wenn ich es nicht wüsste, aber es praktisch akzeptieren müsste? Also, weißt du, wenn das vorher abgesprochen ist, es wäre okay. Möchte ich denn wirklich, dass ich es erfahre? Oder möchte ich das so, weil ich als Mann, ja, das ist natürlich, bei einer Frau interpretiere ich da mehr rein, aber ich als Mann, für mich wäre das dann halt so eine Art, das wäre halt wirklich dann nur Sexding, so. Und dann wäre das dann danach auch gegessen. Und ich denke aber immer, dass es bei Frauen nicht so einfach ist. Das glaube ich nämlich auch. Wenn sie ankommen würde und das wäre so ein pures Sexding, also ich würde jetzt hier an dieser Stelle definitiv nicht sagen, also das willst du mich verarschen, das geht auf gar keinen Fall. Wenn man da irgendwie wirklich drüber reden würde, es ist eine wirklich schwierige Frage, aber grundsätzlich, ich habe da auch erst einen Weißartikel drüber gelesen, über genau dasselbe. Es war letzte Woche oder so, habe ich einen Weißartikel darüber gelesen, wer das eigentlich mal erfunden hat, dass man in einer festen Beziehung nicht auch Sex mit anderen haben kann, wenn man das unter einem offenen Gespräch irgendwie vorher abkaspert und sich die Person auch kennen und so. Und wer? Wer kam auf die Idee? Die Griechen. Immer sind es die Griechen. Keiner, wahrscheinlich sind es die Griechen oder so. Erst nehmen sie uns unsere Autos und unser Geld. Nur ein ganz kurzer Einwurf zum Thema Griechenland, da habe ich mir neulich gedacht, es gab ja jetzt zum 1. Mai die Diskussion, ob man Feiertage nachholen kann, sollte. Da habe ich mir so gedacht, das Land, das am meisten Feiertage hat, am wenigsten Arbeitsstunden und die Griechen als faule Schweine bezeichnet, das Land fordert jetzt, verschiebt Feiertage, die auf Sonntag fallen. Das fand ich auch wieder so vielsagend für unsere Gesellschaft. Aber ja, erzähl mal weiter. Also grundsätzlich wäre ich diskussionsbereit. Das muss ich wirklich sagen. Ja, weil aber du Bock hast, eine andere zu ficken, weil es für dich halt Nein, mir geht jetzt nur nicht um meine Sicht, sondern um ihre. Nee, weil bei mir wäre das halt so ein Ding, jetzt muss ich nur mal ein bisschen leiser reden, weil wir ja Besuch haben und es sind ja dann auch eher jüngere Menschen. Ich hätte kein Problem damit, mit einer anderen Frau nur Sex zu haben, weil sie geil aussieht oder so. Das wäre für mich überhaupt, wenn die geil aussieht und meine Partnerin ist damit einverstanden, hätte ich kein Problem damit, andersrum genauso. Sag ich jetzt, habe ich noch nie ausprobiert und deswegen kann ich ja nur das sagen, was ich vermute, was das dann mit mir wirklich macht. Wenn die auf einmal abends kommt und sagt, und wo warst du? Ja, ich war zuerst mit meiner Freundin da und dann habe ich so einen Typen kennengelernt, der hieß Mohammed und dann haben wir gebumst die ganze Nacht. So, weißt du, wenn du sowas dann hingeknallt bekommst, wie... Ach so, sie kommt dann direkt an und sie kommt an, ja, ich habe hier den und den kennengelernt, den habe ich dann gebumst. Ich weiß nicht, wie willst du das machen? Ich meine, dass sie ankommt und sagt, ich habe den und den kennengelernt und sie kann sich da was vorstellen. Ja, na gut, das muss man dann wahrscheinlich dann so, ja, aber das ist auch schwierig. Also wenn du dann nur sagst, ja, ich habe den und den kennengelernt... Wahrscheinlich muss man das wirklich konkret absprechen, wie viel man, also muss man zum Beispiel gefragt werden oder muss man selber kommen, muss man es vielleicht vorher schreiben, hey, wäre das okay, wenn ich heute Nacht die Nacht mit XY verbringe, kann ja auch sein, dass der Partner dann sagt, nee, ich will dich bei mir haben, dann muss der ja eigentlich Vorrang haben, weil das ist die feste Beziehung mit dem Partner halt. Ja. Also ich glaube, dass da viele Punkte. Du merkst aber schon, wie kompliziert die ganze Situation ist und warum der Konsens der Gesellschaft so lebt, wie sie lebt. Für einen Mann, nicht für einen Mann, für mich als Mann wäre das Argument halt nur, dass der Unterschied zwischen Sex und Liebe für mich wirklich, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ja. Also, und ich, ich, ich, ich immer wenn ich dann so Argumente höre, nee, das gehört zusammen, denke ich mir, wieso? Aber ich kann ja niemandem das absprechen, dass er so denkt. Weißt du, also ich kann ja nicht sagen, das ist falsch, dass Leute sagen, ich kann keinen Sex ohne Liebe. So. Und aber für mich völlig, also da bin ich wirklich total triebgesteuert wahrscheinlich. Absoluter Fortpflanzungstrieb, der da in mir hochkochen würde. Wenn jemand toll aussieht, also toll meine ich, muss nicht die schönste Frau sein, sondern die mich anspricht. Ja. So muss man sagen. Das ist sehr, sehr, sehr weit gedehnt bei mir. Also das ist eine sehr schlanke, das kann aber auch eine korpulente Frau sein. Ich habe auch schon oft Frauen gesehen, die dicker sind, nicht dick, ja. Mhm. Mollig klingt aus, das sind so scheiß Begriffe. Aber die halt mehr auf den Rippen hast, sind also ein Scheiß. Aber weißt, was ich meine? Ja, ja. Und die ich trotzdem unfassbar attraktiv finde. Also das ist merkwürdig, wie da manchmal das Ding spielt. Und wenn es da wirklich nur um den Akt an sich geht, das wäre für mich kein Problem. Ja, aber da kommt doch auch Berat, wenn jemand ein bisschen mehr hat. Also es kommt ja nicht nur auf den Arsch und die Titten drauf an, nee, sondern auch aufs Gesamtspiel plus Charisma, ne? Amy Schumer zum Beispiel oder sowas, weißt du, also. Ja, da gibt's, würdest du doch hämmern. Komm, erzähl mir doch nichts. Ja, nee, das ist, ja, ja, aber weil die halt, das ist halt so richtig, das ist eine coole Sau einfach so. Da musst du jetzt mal ins Mikrofon grunzen, also gibt's doch gar nicht. Hab ich ja noch nicht. Nee, aber das ist einfach eine coole Sau. Also das ist, ja klar, das macht viel aus. Also das ist ja das, was ich auch, wenn ich immer sage, nasig und busig, dann meine ich ja eigentlich damit, das ist halt dieses Instagram-Mädchen, das spricht mich von allen am wenigsten an. Mhm. Also ich kann dann zwar sagen, ja, der Riesen, aber in der Regel ist das wirklich das, was mich am wenigsten anmacht. Sondern es sind bei mir fast immer einzelne Extreme. Also, weiß ich nicht, Caro Corneli, dieses Zusammenspiel aus scheiß Fresse und super coole Alte, die macht unfassbar geil. So, wenn jetzt aber einer dieser Komponenten vielleicht anders wäre, ja, dann würde ich vielleicht denken, ist doch nichts für mich. Und ja, aber nun ist es ja so, wie es ist. Und genau. Also, macht die eigentlich noch was? Keine Ahnung, heute habe ich die letzten deutschsprachigen Podcasts entabonniert. Ich bin jetzt wieder voll auf All English. Liegt daran, dass ich wieder die UFC gucke! So geht das doch bei der UFC, ne? Die macht doch immer nach jedem Tor. Orgel kommt dann. Nach jedem Tor gibt's doch da diese Orgel, ne? Bei der UFC. Weil einige gefragt haben, schon in den letzten Wochen, es war wirklich überrascht, dass es relativ viele Leute immer wieder gibt, auch jetzt noch diese Fragen, hey, mach mal weiter, ich fand es immer gut. Es ist jetzt nicht geplant, in den nächsten Wochen wieder regelmäßig Podcasts zu machen. Es liegt einfach daran, es kann gut sein, dass es ist für mich ja kein Problem der Lust, sondern der Zeit. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal mir alles angucken, wie ich zeitlich dazu komme, Events regelmäßig zu schauen, News zu konsumieren. Das mache ich jetzt alles wie so ein normaler Mensch. Wie der Chris das zum Beispiel auch machen würde. Der hat vielleicht einen UFC-Twitter-Account abonniert und guckt ab und zu mal auf irgendwelchen Combat-Seiten, sage ich jetzt mal dazu. Und das war's. Und dann merkt man ja selber, ob da ein größeres Interesse entstehen würde. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, gar keine Frage. Es ist einfach für mich immer noch die geilste Sportart. Und ich gucke halt die UFC, um da wieder zurückzukommen, jetzt im Fitnessstudio, weil Sonntag ist mein Bicycle Day und da gucke ich halt dann, jetzt habe ich es einmal gemacht mit 2,5 Stunden, aber ansonsten halt dann so ein 3 Stunden Maincard und die Prelims würde ich halt dann nicht unbedingt gucken oder wenn sie es anbietet. So. Ja, aber das mit dem Sex-Ding, das ist, finde ich, immer interessant, dass die Männer da ganz schnell sagen, um da wieder hinzurudern. Ja, aber ganz schnell sagen, mach ich. Es ist immer auch schwierig, dieses Thema ist wirklich so kompliziert, weil man auch immer so argumentieren muss und so reden muss, weil man als Mann immer Angst hat, dass die Frau denkt, naja, das ist klar, dass die Sex und Liebe trennen können. So, weißt du, aber es ist halt reiner Trieb. Ja, es natürlich. Es ist halt reiner Trieb, also das ist halt, das hat ja schon einen Grund, warum wir Männer, wahrscheinlich wenn jetzt Feministen sagen, ja Alter, jetzt komm nicht wieder mit der Steinzeittheorie, aber ich glaube schon, dass das irgendwie in unseren Genen so verankert ist, dass wir Männer mit sowas leichter umgehen können, auch nicht alle, ja, so wie auch Frauen, so wie es auch Frauen gibt, die kein Problem damit haben, ständig wechselnde Geschlechtspartner zu haben, aber ich glaube schon, dass so ein Grundgenstamm da ist, der uns in so gewisse, also einfach dazu bringt, unser Sperma in möglichst viele Frauen zu pumpen. Das hast du schön gesagt. Ja, ich glaube, das hat schon, einen nachweisbaren Grund. Jedenfalls bei mir. Definitiv. Ja. Das muss man ja auch nochmal an der Stelle, gerade bei mir, hervorstellen. Aber wirklich sehr schön gesagt, muss man sagen. Ja, es ist auch ein schönes Sperma, das ich da mal habe. Ja. Kriegst du eigentlich, wenn du so Sachen wie Game of Thrones guckst oder so, fällt mir halt gerade ein, weil ich nichts anderes gucke, kriegst du da manchmal einen Steifen, wenn die... Nee, auf keinen Fall, weil auch ich stehe ja nicht mehr auf Khaleesi, auf Emily... Bloß nichts verraten. Emilia Clarke? Ja. Nein, ich verrate nichts. Ich stehe ja nicht mehr so auf Emilia Clarke, von der habe ich mich völlig abgewandt, weil mir jetzt aufgefallen ist, wie bescheuert die aussieht mit ihren schwarzen Augenbrauen und ihren blonden Haaren. Jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich die völlig dumm finde, optisch. Ja. Kannst du dich an die zweite Staffel zurückerinnern? So, also sag mal, erste, zweite Staffel? Schwer, was war denn da? Jo, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt natürlich gern gewusst, welche du am ehesten mal ficken würdest. Aber ja, das kann ich dir sagen, weil da gibt es für mich eine Fuck-Queen in der ganzen Serie. Das ist Natalie Dormer. Natalie Dormer. Kommt die ja später oder ist die auch schon bei mir? Die ist jetzt schon dabei, bei dir jetzt schon. Wie heißt sie denn nochmal? Ach, ist das die Ärztin? Was? Nee. Nicht die Ärzte. Reden wir jetzt von Grey's Anatomy? Nee, da ist doch so eine, die mit dem Rob da anbändelt, so eine Ärztin mit schwarzen Haaren. Nein, rothaarig. Ach, das ist die, die den Jon Snow da irgendwie da mal gefangen nimmt in den Schneebergen da. Die? Nein. Auch nicht. Ist das die Junge, die mit dem König da, mit dem Jeff? Nein. Ja, weiß ich ja nicht, was du für ein komisches... Google doch mal Natalie Dormer. Natalie Dormagen. Dormagen, genau. So. Ach, die Königin werden wollte, die erst mit dem Schwulen zusammen war. Ja, die hat natürlich ja auch was. Das ist ein Granätchen, oder? Ja, aber das ist ja, das finde ich ja sowieso geil bei dieser Serie. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur zwei Staffeln bislang gesehen. Die haben eine sehr geile Frauenauswahl, weil es halt nicht immer nur die Hammerbretter sind, so, sondern aber es ist genau dieses nasig und busig trifft es halt da 100%. Und ich gucke mir ein ganzes halbes Jahr auf jeden Fall an. Nur wegen Emily Clarke. Emilia. Ach so, heißt die Emilia Clarke? Ja. Gab's auch mal eine Emily Clarke? Emily Blunt. Wahrscheinlich verwechsel ich die damit. Ja, Emilia Clarke heißt sie. Diese Natalie Dormer, die finde ich so maximal geil. Ja. Ja, das ist schon, das muss ich hier an der Stelle auch nochmal sagen, der Pocho hat mich ja so mehr oder weniger den letzten Kick gegeben, dass ich mir Sky Box Sets hole für den Fünfer da mehr im Monat. Und mir dann Game of Thrones angucke. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich gehofft, dass ich die verfickten Elias Mbarek Scheiß-Trailer nicht mehr sehen muss. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Wenn du es gekauft hast, oder was? Ja, das natürlich wusste ich, dass es nicht so ist, aber man kann ja mal hoffen. Das wäre cool, wenn das so eine kontextsensitive Werbung diese geht. Diese Trailer sind so fürchterlich mit dem Typen. Also, ich hasse den ja sowieso. Und dann noch diese Trailer, die so schlecht sind, das gibt's wirklich nicht. Aber natürlich sieht man sie weiterhin. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig entschieden, warum ich Sky Box Sets brauche, außer wegen Game of Thrones, muss ich ganz ehrlich sein. Ich werde mir Gamora noch angucken. How I Met Your Mother habe ich noch 4,5 Staffeln, die ich gucken muss. Kimora ist, glaube ich, der. Kimora habe ich gesagt, oder? Ist auch egal, wir wissen, was du meinst. Wieder von der UFC, der Griff. Das werde ich mir noch angucken. Und ansonsten wird es dann schon fast eng, aber es war mir dann auch irgendwie egal, weil ich wollte so dringend Game of Thrones gucken. Und also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass das die beste Serie ist, die ich je gesehen habe. Dafür gucke ich sie noch nicht lang genug. Aber es ist schon sehr überzeugend, was ich da in den ersten 2 Staffeln gesehen habe. Also Melly hat jetzt auch angefangen zu gucken, nachdem ich habe es ja fast eingeprügelt. Habe gesagt, du musst das gucken, du wirst es nicht bereuen. Und sie hat jetzt auch angefangen und sie hat gestern 2 Folgen geguckt und hat heute schon gesagt, oh, ich freue mich so, wenn das Kind nachher im Bett ist, ich muss sofort weiter gucken. Das ist der absolute Hammer. Also wir sind völlig an der Titte sozusagen von Game of Thrones. Das ist wirklich. Ich bin auch überrascht, dass das bei Lilly so geklickt hat. Die hat ja Also, wann ist das? Wann das vor 3, 4, 5 Monaten hat sie mal angefangen, hat gefragt, was man so für eine Serie nochmal neu anfangen könnte, weil irgendwie ihr, was weiß ich, was ihr da mal guckt, Vampire Diaries und ja, keine Ahnung, genau, ist gerade in Berlin. Ja, guckt sie auch, okay. Mhm. Genau, ist gerade irgendwie in Pause oder so und also Game of Thrones ist halt, also immer Pay-TV-Serien gucken, weil das irgendwie nicht so krank ist wie manche andere Serien, wo es 22 Folgen pro Staffel gibt, sondern da hast du immer 10 Folgen pro Staffel, zack, fertig und es ist super, die Serie, das kommt noch dazu. Hat sie damit angefangen, erste Staffel, hat sie durchgeballert und irgendwie in 2 oder 3 Tagen oder so, da hatte sie Urlaub. Oder war krank oder so, hat sie durchgehämmert, 2. Staffel, 3. Staffel, die hatte ich nämlich auch zu Hause. Und dann haben wir uns immer die weiter geholt bis zur 5. Staffel und jetzt gucken wir gerade aktuell auf Sky, halt Game of Thrones. Und jetzt haben wir auch jetzt gestern 2. Folge der 6. Staffel gesehen und ja, nächsten Montag gucken wir wieder. So, weißt du, zack, und das, ja. Ja, so hätte ich es ja jetzt, also ich musste ja jetzt zuerst Walking Dead aufholen, das hat mich ja auch... Also Walking Dead hat mich zuerst so ein bisschen wieder verlassen, so in der 4. Staffel. Da dachte ich so, ja, okay, ich meine, das wird jetzt ewig so weitergehen, das erreicht mich nicht mehr. Hat mich dann aber wieder total gefesselt, dass ich es auch total weggebinged habe. Und ich habe es aber nicht mehr ganz geschafft, um auf den aktuellen Stand zu kommen, aber bin jetzt halt durch. Also bin jetzt sozusagen auf dem aktuellen Stand. Und bei Game of Thrones versuche ich halt auch jetzt in den nächsten 8 Wochen die restlichen Folgen zu gucken. Das halte ich auch für möglich, dass du wirklich zum Ende der 7. Staffel, 6. Staffel, dann auf dem aktuellen Stand bist und dann kann man ja mal placken, dann wird es ja auch bei Cliffhanger, denke ich mal, darüber eine Folge geben und du hast ja die Serie auch geguckt, von daher können wir dann definitiv da mal drüber sprechen, glaube ich. Ja. Und übrigens, was ich auch noch aufgreifen will, das hast du, glaub mal, ins Gespräch gebracht. Hast du gehört, dass also es gibt ja noch 2 Staffeln. Das wusste Game of Thrones 7 und 8 gibt es noch, aber Schluss. Die beiden Staffeln haben insgesamt, glaube ich, nur noch 13 Folgen. Aber die haben doch jetzt auch nur 10 oder haben die 9 mehr? Nein, die beiden Staffeln. Ach so, insgesamt 13 Folgen. Ich weiß nicht, wie sie das aufteilen, aber es ist wohl durch. Erstens, der erste Grund ist, also das bildet sich ja jetzt komplett von der Romanvorlage, weil der Martin kommt ja nicht hinterher. Die 6. Staffel basiert ja auf keinem Buch. Okay. Das haben halt diese beiden Typen da, die beiden Regisseure, Produzenten, keine Ahnung, von HBO, haben das halt so selbst designt. So. Aber wie passt es dann später mit den Büchern zusammen? Muss jetzt der Schreiberling von den Büchern? Nö, okay. Gehen auseinander. Und die haben dann gesagt, die Produktion ist so teuer geworden, das kostet ja 100 Millionen eine Staffel. 10 Millionen pro Folge und das ist halt irgendwie nicht mehr Budget von einer Serie, sondern von einem Kinofilm. Ja. Und wusstest du, welche Serie auch 100 Millionen pro Staffel gekostet hat? Sopranos. Da ist, nee. 10 Millionen pro Folge, die letzte Staffel. Nee, 100 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Folgen die Serie hatte, aber auf jeden Fall Friends. Stimmt, weil die so hohe Gagen bekommen haben. Genau, weil die so hohe Gagen bekommen haben. Da habe ich das bei dem Trivia habe ich gehört, also es gab nur eine Serie vorher, die auch 100 Millionen pro Staffel gekostet und das war Friends. So, hat halt kein Production Value, 0,0, aber die Gagen waren so exorbitant hoch. Ja, da kam es auch auf 100 Millionen. Und die beiden Produzenten von Game of Thrones haben halt auch gesagt, dass dann, wir machen noch 2 Staffeln, um unsere ganzen Story-Arcs zum Ende zu bringen. So wie wir uns das vorgestellt haben. Und das sollen wohl jetzt irgendwie noch 7 Folgen bei der einen Staffel und keine Ahnung, ich glaube, die kamen dann irgendwie auf 13 insgesamt der letzten beiden Staffeln und haben sie gesagt, ja, dann ist auch Schicht, ist auch zu teuer und wie auch immer, HBO hat ja sowieso gerade große Probleme, jetzt finanziell nicht unbedingt, sondern sie landen keinen Treffer mehr. Vinyl geht ja nicht steil, das guckt ja wohl keine Sau in den USA. Aber großartig, also kann man nur jedem empfehlen, sein, Vinyl ist phänomenal. Das mag sein, aber das ist halt nicht... Ja, ich kann es verstehen, es ist halt eher eine Nische, die da angesprochen wird, weil du musst dich schon so ein bisschen für Musik begeistern können, weil davon, also profitiert die Serie halt enorm von ihrer Musik, aber an und für sich ist die Serie auch stark genug, aber ich verstehe, dass da Leute nicht einschalten, weil ich hätte mir auch was ganz anderes unter Vinyl vorgestellt und war völlig aus dem Häuschen, als ich die Serie geguckt habe, also das. Ja, genau. Und Vinyl guckt halt wohl irgendwie nicht wirklich jemand in den USA. Und dann gab es noch irgendeine Serie, die sie gestartet haben. Was war denn das nochmal? Was gibt's noch Neues von HBO? Ja, Ja, da kriegen wir auch nicht aus. Das ist ja, auf jeden Fall irgendwie, ja, wird wohl eng. Und deswegen versuchen sie jetzt halt von Game of Thrones ein Spin-off zu machen. Was irgendwie untypisch für HBO ist, das weil sie eigentlich... Das ist alles scheiße. Sowas ist alles immer kacke. Dann genau, mach einfach, hör auf mit dem Scheiß. Ja, ja, genau, hör auf, aber... Ja, weil ich finde das okay, wenn eine Serie gut ist, kannst du dir dann irgendwann sagen, okay, das war bis hierhin gut und jetzt leckt mich am Arsch. Ist Ende. Und genau, dann ist Schluss und damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde es viel schlimmer, wenn man dann versucht, so unbedingt weiter auf der Erfolgswelle mitzuschwimmen. Geht ja meistens eh in die Hose. Also dann, meistens eh in die Hose, absolut. Und HBO ist wohl fast schon dazu verdammt, ein Game of Thrones Spin-off zu machen, weil sie sonst nichts haben. Die haben nichts, was richtig Kohle reinbringt. Ist halt Kabelfernsehen, wa? Das ist halt zum Scheitern verurteilt letzten Endes der ganze Zeit. Ja. Genau. Aber übrigens nochmal wegen Sopranos. Letzte Woche war bei Joe Rogan Steve Chirippa zu Gast. Das ist ja der Typ, der den Bobby bei Sopranos gespielt hat. Ja. Und, kann man sich mal anhören. War eine schöne Folge. Ist jetzt nicht so unbedingt Sopranos-lastig, aber ich mag eigentlich diesen Steve Chirippa, der erzählt hat, dass er zu Beginn, als er bei den Sopranos angefangen hat, immer so ein Fettsud tragen musste. Ach, er war gar nicht so fett, oder was? Ja, warte, erst war er nicht so fett und später immer mehr haben sie dann so den Suit ändern müssen, bis sie irgendwann gesagt haben, ach, weißt du, passt. Brauchst du eigentlich, ja, so passt eigentlich so. Das war eine schöne Geschichte, wie Steve Chirippa sich praktisch in seine Rolle reingemorpht hat, sozusagen immer mehr gefressen hat. Das ist Method Acting. Ja, absolut. Also das ist aber ein cooler Typ, der vertreibt auch jetzt so... Jogginghosen. Nee, so, ich weiß nicht immer genau, ob das gleiche ist wie bei uns, wenn ich sage Nudelsoßen oder so. Weißt du, bei den Amis hast du ja immer das Gefühl, dass es so eine Pampe ist, Nudeln und Soße und aus der Mikrowelle raus, so in der Art. Deswegen, er vertreibt wohl Nudelsoßen, was auch immer das bedeutet. Also, für mich ist halt eine Nudelsoße ist das, was meine Frau im Topf macht und nicht das, was ich aus einem Glas in eine Mikrowelle gieße, sozusagen. Also er ist da mit dem Essen verbandelt. Aber es ist ein cooler Typ, das kann man schon mal sagen. Also wer mal so 3 Stunden Zeit hat, oder ich weiß gar nicht, wie lang die Folge geht, kann sich das da mal reinpfeifen. Ja, nee, sonst sind Serien, ja, das ist halt echt so für mich das sinnvollste Entertainment-Format in Sachen Filmkunst. Also ich zu Hause gucke ich mir gar keine Filme an, nur noch im Kino. Ansonsten gucke ich halt Serien. Da gibt's doch jetzt weiß ich, auf was ich hinaus wollte. Ich wollte dich nicht mehr was fragen. Hast du die Americans mal geguckt? Mm-mm. Okay. Mm-mm. Also das ist auch noch so eine Serie, die... Bei Netflix gibt's alle Staffeln, ne? Ja, Netflix habe ich jetzt gekündigt erstmal, weil ich halt durch Game of Thrones eh nichts anderes gucke. Also, Ich habe auch kein Netflix mehr. Ich habe auch kein Netflix mehr. Ja, ich hole es mir bestimmt irgendwann wieder. Aber ich dachte jetzt guckst du eh nur Game of Thrones, also warum sollst du Netflix bezahlen? Denk irgendwann werde ich da auch wieder irgendwas finden, was mich anmacht. Also es war jetzt auch nicht so, dass es nichts gab bei Netflix. Das war nicht mein Problem. Also Ich habe immer mal wieder irgendwas geguckt und ich gerade so zum ins Bett gehen gucke ich immer nicht gerne eine Serie, vor allem eine, die jetzt mir noch nicht so wichtig ist wie zum Beispiel Game of Thrones, weil ich dann doch häufig dabei einschlafe, also gucke ich eher was mich so ein bisschen heiß macht, sage ich mal. Da probiere ich halt aus, muss man so sagen. Ein Thema muss ich schnell ansprechen, das hast du vorhin auch schon gesagt, du warst ja auch bei Civil War im Kino. Wie hat der dir gefallen, der Film? Sehr gut. Ich bin zwar eingeschlafen mittendrin mal. Das kann jedem passieren. Ja, aber ich fand ihn sehr gut. Ja, also ich habe mit dem Tobi ja darüber eine Folge gemacht, so direkt nach dem Kino. Also ich würde ihm jetzt auch keine 6 von 10 mehr geben, muss ich sagen. Ich war einfach enttäuscht von der Ideenlosigkeit in diesem Marvel-Universum. Weil es halt, ich meine, es ist halt, wenn ich jetzt sage, es ist halt immer das Gleiche, stimmt's ja einerseits nicht, weil in dem Fall ging's ja dann doch um was anderes. Aber ich bin dieses Superhelden-Genre, glaube ich, einfach, ich bin keiner, der das beurteilen kann, weil es mir nicht gefällt. Also deswegen, es musste eher gefallen irgendwie, um es richtig beurteilen zu können, glaube ich. Weißt du, wenn einer so mit so einer eher negativen Einstellung da reingeht, so, das ist doch alles Bullshit. Macht keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Deswegen. Übrigens, Ulf Kirsten heute im Sky-Studio. Ulf Kirsten. Ja, Trainer beim VfB. Vielleicht muss aber auch noch Jens Jeremies kommen, aber bitte oberkörperfrei. Da kommt das wäre geil, wenn alle da im Anzug sitzen und Jens Jeremies da am Sky Experts Panel mit der Plauze, mit seinen Tattoos und mit dem Bier da sitzt. So sitze ich hier auch gerade übrigens. Ja. Aber ich muss nochmal sagen, dass ich da Nee, nicht enttäuscht, aber ich würde gerne diese Euphorie. Tobi hat mich einen Tag später gefragt, hey, hast du Bock mit mir in die OV zu gehen? Da hab ich gedacht, hast du nie mehr Tassen im Schrank? Das war doch so ein scheiß Film. Also, nee, ein scheiß nicht, aber es war halt so ein durchschnittlicher Film so für mich. Aber ich komme auf diesen Superhelden-Scheiß nicht klar. Auch auf die Sprüche nur bedingt. Ja, ich fand den Paul Rudd, heißt der so, der Ant-Man, fand ich lustig, aber der hat auch nicht so viel zu tun gehabt, also da kann er schon mal ein paar landen, aber Tony Stark so in seiner Rolle, das habe ich jetzt einfach tausendmal gesehen, jetzt hat er ja gesagt, er macht den vierten auch noch, wa? Mhm. Ja, mein, gut, ich will jetzt auch keinen anderen sehen, das finde ich noch alberner. dieses Universum erschließt sich mir nicht. Genau, da muss man einfach sagen, er guckt es einfach nicht, also das ist jetzt irgendwie völlig wertefrei, aber... Nee, das finde ich ja, genau. Dann guck's einfach nicht. Ich fand den Film von A bis Z unfassbar gut. Ich habe zu Dennis und zu dem Tobi gesagt, er war viel zu lang. Ja. War er dann aber natürlich nicht. Für mich. Ich war nur viel zu müde. So. Aber der Film hatte null Längen. Er hatte keine Länge für mich. Das fand ich in den so ruhigen Momenten. Ich hab ständig Längen erlebt. In den ruhigen Momenten sind ja sowieso Marvel-Filme die besten Filme. Der zweite Avengers-Film ist einfach nur eine Katastrophe für mich. Alles in allem ist er eine Katastrophe. Joss Whedon findet den Film nicht gut. So. Und das finde ich schon eine geile Aussage vom Regisseur. Aber der Film gewinnt so dermaßen an den ruhigen Momenten, weil er einfach so unfassbar passenden Humor hat und einfach so in dieser Welt smarten Humor, dass mir das einfach gut gefällt. Und die Kampfszenen, die waren auf absolutem Bourne-Niveau. Das war so geil. Diese Combat-Szenen am Anfang von Captain America und von Black Widow und von Falcon, das fand ich so unglaublich geil choreografiert. Das fand ich so perfekt. Das war ja schon beim Winter Soldier Film war das schon brillant gemacht. Da habe ich kurz Einwand. Kann das vielleicht sein? Ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre jetzt hier der Mega MMA Fan, MMA ausgenommen. Aber ich frage mich, warum mich das immer völlig kalt lässt. Und da habe ich jetzt mal gerade in dem Moment, als du geredet hast, eine Theorie entwickelt. Könnte das daran sein, dass wenn ich diese Moves sehe, dass die für mich völlig unlogisch erscheinen? Weil ich durch die UFC kann das vielleicht, weil ich gucke mir das endlich immer so ein Bullshit. Das ist halt immer meine Reaktion darauf. Und woher kommt das? Das kann also, natürlich sein. Das kann, weil ich kann das nicht sein. Einfach so nehmen als, für mich ist dann sofort so ein Bullshit. Das löst es immer in mir aus. Aber nicht, um eine andere Meinung zu haben als XY, sondern es ist einfach wirklich wie, weiß ich nicht, wenn du dir irgendeine Serie anguckst, die, oder einen Film anguckst, der dich einfach, der beleidigt mich mit solchen Szenen intellektuell. Ich finde es aber, es ist so, wenn ich sage, komme ich mir dabei blöde vor, weil der Film von der überwiegenden Mehrheit so geliebt wird. Ja. Da fühlt man sich so ein bisschen wie so ein bekloppter Außenseiter, muss man ganz ehrlich sagen. Also da fühlt man sich komisch. Also beim Film, der von... Wie fand Tobi denn den Film? Wie gesagt, am nächsten Tag hat er mich gefragt, ob wir jetzt in die OV gehen können. Ja, siehst du? Ja, aber also nochmal. Er hat 7,5 von 10 gegeben. Ja, ich 8,5. Ja, er hat danach gesagt, er hätte ihm jetzt noch ein bisschen mehr gegeben. Also es ist immer direkt danach, so wie wir es da gemacht haben. Mhm. Ich würde ihm mittlerweile auch mehr geben, sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin so, glaube ich, so, ich mache jetzt hier nicht so was 7,3 und so. Ich will sagen 7. Für mich ist keine 8. Aber ein bisschen besser als eine 7, so. Und das ist, denke ich mal, für jemanden, der mit dieser Scheiße nichts anfangen kann, fast schon eine 10 von 10. Also, weißt du, wenn du mit so Marvel-Zeug nichts anfangen kannst. Ja, ich fand diesen Stand-off da zwischen den beiden Teams da auf dem Leipziger Flughafen fand ich super. Ich bin heilfroh, dass die Russo-Brüder jetzt auch die beiden Avengers-Filme machen, die Infinity War-Teile 1 und 2. Die haben auch vorher den Winter Soldier Captain America gemacht, den fand ich finde ich immer noch den besten Marvel-Film, Winter Soldier immer noch, danach jetzt Civil War, finde ich am zweitbesten von all diesen Marvel-Filmen und man hat natürlich gemerkt, dass die Spider-Man-Story-Arc mit nachträglich reingebaut wurde, aber da habe ich mir gedacht, so weil es halt wirklich diesen harten Cut gibt, ich glaube jetzt Spoiler-Alert für alle, die jetzt noch irgendwie Civil War gucken wollen und nicht gespoilert werden wollen, bitte jetzt einfach, wir sind jetzt auch gleich am Ende, macht jetzt einfach den Podcast aus, so. Wie er dann Spider-Man rekrutiert, Captain Tony Stark, Das fand ich wirklich sehr schön. Also das war lustig und dann auch, als Spider-Man da Tony Starks Hand an die Türklinke festgesprayt hat mit den Netzen, das fand ich ganz cool. Und dann Tony Stark einfach nur gesagt, komm jetzt mach ab da, weißt du so. Ja, das finde ich einfach so situativ, finde ich es einfach so gut. Und Robert Downey Jr. ist ein cooler Typ, Tom Holland ist ein cooler Typ, das sind einfach alles coole Typen und auch Chris Evans ist ein cooler Typ, muss man mal sagen, auch wenn er wahrscheinlich viel zu gut aussieht für einen normalen Menschen, aber ist auch ein cooler Typ. Sind alles coole Typen. Scarlett Johansson ist eine Bitch. Ja, Scarlett Johansson ist ein cooler Typ. Und für mich der größte Gewinner des ganzen Scheißfilms ist hier Chadwick Boseman, der Black Panther. Ja, den fand ich nicht so schlecht. Cool. Den fand ich richtig cool, oder? Ja, den fand ich nicht schlecht, aber für mich war das Highlight Anthony Mackie. Also das war für mich als Falcon, den fand ich super. Das war mein Ding so. Anthony Mackie. Ja. Aber es lag daran, das habe ich auch dem Tobi gesagt, weil ich den bei Kimmel gesehen habe. Und da fand ich den schon so geil. Also da habe ich jetzt noch nicht gewusst, wie er da im Film sich präsentiert. Mhm. Und ich kann mich da auch mal nicht dran erinnern, weil für mich ist es halt wirklich, ich gehe da rein, da ist es direkt wieder weg. Und dann bin ich auch froh, wenn es weg ist. Und dann gehe ich mehr oder weniger halt so, weil es unser Ritual ist, ins Kino zu gehen, mit dem Tobi da rein. Aber wenn der jetzt zu mir gesagt hätte, weiß ich nicht, was jetzt da konkurrenzmäßig gelaufen wäre, aber lass uns in XY gehen, ja, hätte ich jetzt auch kein Problem damit gehabt. Und also, ich würde mir diesen Film, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause sitzen würde, würde ich mir den nie angucken. Weil, wie du halt sagst, es ist nichts für mich, also warum sollst du es angucken? Ja. Ich mache das nur in diesem Zusammenhang mit dem Tobi, weil das für mich einfach so ein Ritual ist, mit ihm ins Kino zu, und der Film ist nebensächlich. Und ich meine, ich habe Eddie the Eagle gesehen, aber auch eine Katastrophe, da habe ich mir auch, also ich wusste schon, dass das mit Hugh Jackman, den kann ich überhaupt nicht ausstehen, da wusste ich schon, das wird schon mal scheiße, aber hab dann gehofft, dass Hugh Jackman hasse ich wie die Pest, fürchterlicher Mensch, und Taron Egerton, den fand ich aber geil in diesem Film mit Samuel Jackson, wo er lispelt, wo er diesen neu rekrutierten Geheimagenten spielt, wie hieß denn der, Kingsman, da fand ich den gut und der ist mir auch im Gedächtnis geblieben, also das ist wirklich so jemand gewesen, hab ich so gesagt, der ist nicht schlecht, aber der hat jetzt bei mir auch alle jeglichen Kredit verspielt mit diesem Film. Auch wieder scheiße. Und dann muss ich sagen, ich wollte nämlich jetzt gerade mal, aber ich finde es jetzt so schnell nicht bei IMDb, mal gucken, was eigentlich mein Lieblingsfilm bislang in diesem Jahr war. Deadpool ist definitiv mit dabei, Revenant ist dabei. Hateful Eight, das war er. Den habe ich erst 2016 gesehen. Kam der nicht auch erst 2016? Ich habe gar nicht gesehen. Das war mein Film 2009, wo sind wir jetzt? 2015, 16. 2018 war das. Ja, das muss ich sagen. Hateful Eight, Revenant und Deadpool sind so die drei Filme. Und am meisten freue ich mich übrigens auf Suicide Squad. Ich weiß, du nicht, aber ich freue mich wahnsinnig auf den Film. Ich guck ihn. Ja, das ist zum Beispiel zum ersten Mal so ein Comicfilm, nenne ich es jetzt mal, auf den ich mich freue. Das ist ganz selten bei mir. Der und Guardians of the Galaxy. Margot Robbie, hallo, da muss man doch mal. Ja, Will Schmidt. Wer findest du geiler, Natalie Dormer oder Margot Robbie? Du bist der Robbie. Margot Robbie, ja. Ja. Ich bin Dormer. Aber die ist mir zu hübsch. Also Robbie, die ist mir ein Ticken zu hübsch. Also das ist so, weißt du, so, das ist nichts. Ich will ja auch diesen The Forest sehen, ne? Das ist wohl wirklich allenfalls mittelmäßiger Horror-Slasher sein. Oder ist einfach auch mit ihr oder was? Ist mit Natalie Dormer. Ich will ihn sehen. Okay. Es gibt keinen Grund. Keiner feiert den Film ab. Keiner. Aber es ist Natalie Dormer. Ich finde die wirklich so unfassbar toll. Ich will mit Henry gehen. Das will mit mir keiner. Nee, da würde ich auch nicht reingehen. Ich will den sehen. Ich will das mal erleben. Aber natürlich nicht jetzt irgendwie in einem vierreihigen Kino in Reihe 2. Ich glaube, da kotze ich nach 10 Minuten. Ja. Aber das ist sowas, das würde ich mal gerne im Kino einfach so... Wie das auf mich wirkt, würde ich einfach mal gerne wissen, weil ich fand die Trailer, die haben mich angemacht, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sich das über anderthalb Stunden reinziehen kann so. Aber wir machen Donnerstag noch eine Sendung. Mein Essen, meine Hähnchenkeulen sind fertig. Ja, dann machen wir. Ist wirklich so. Ja, dann isst dir jetzt deine Hähnchenkeulen, du Fettschwein. Willst du mich verarschen, du Fettschwein. Fettschwein kannst du immer sagen. Ist immer richtig bei uns. Bei uns beiden sind doch keine Fettschweine. Absolut sind wir Fettschweine. Du, ich muss nur mal eins sagen. Da sagst du aber mal was. Die Lilly war ja auf einer Babyparty, ne? Jetzt pass mal auf. Jetzt halte ich mal fest, Ricky. Die war auf einer Babyparty. Und da haben die Mädels so, haben gesammelt für ein Geschenk. Und das war für 280 Euro ein Fotoshooting mit Babys, mit einem Baby. Also die, also ne, die beiden, die Eltern mit dem Baby. So ist ja auch scheißegal, ne? Okay, die haben das geschenkt, ne? Und dann haben sich drei von diesem Freundeskreis, ne, haben sich zusammengetan. Die drei, das ist schon mal eine merkwürdige Konstellation. Also es sind wirklich die drei dümmsten. Ich kann es jetzt noch ruhig sagen. Nur es gehört nur einer diesen Podcast. Ich hoffe es. Und wenn, ist es mir auch scheißegal, ja. Ja, weil bis auf Benny und Julie sind mir eh scheißegal von diesen, von Lillys Freunden. Die haben sich zusammengetan zu dritt. Und die haben das auch so angepriesen wohl. Ja, ja, wir haben uns zusammengetan. Wir schenken separat was. Haben sie vorher in dieser Baby-WhatsApp-Gruppe haben sie das angekündigt. Und dann kam es halt, letzten Samstag war es soweit. Da haben sie dann halt die Sachen geschenkt. Lillys Bande hat halt dieses Fotoshooting geschenkt. Und die drei haben dann auch was geschenkt. Und man möchte fast sagen, zu dritt, also es war finanziell, war das schon ein Stunt, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Die haben zu dritt ein Schnüffeltuch geschenkt. Oh, ja, das ist natürlich, ist eine Ansage einfach, würde ich mal sagen. Ja, zu dritt ein Schnüffeltuch. Was kostet ein Schnüffeltuch? 4 Euro? Naja, ich weiß es. Ich glaube, alles, was für das Baby kostet, muss man vom logischen Preis nochmal eine Null hinten dran setzen. So sind, glaube ich, Babypreise entstehen so, dass ich irgendjemand okay, denkt, was ist der absurdeste Preis, den ich verlangen kann, und dann nochmal eine Null dran. So. Genau. So entstehen genau, die Sachen. Denn es geht hier um besorgte Neumütter, werdende Mütter, genau. Das Thema hatten wir ja vorhin. Ja, also das fand ich sehr schön. Ja. Und an diesem Samstag habe ich mir einen Kumpel eingeladen und unser Ziel war, Alien Nation zu zocken, bis uns die Klöten glühen. Aber nicht einmal gestartet. Wir haben immer abwechselnd Dark Souls gespielt. Auch schön. Also es ist wirklich großartig. Ich bin so stolz auf mich, dass ich hatte bei Bloodborne auch durchaus einen Prozess. Ich bin weitergekommen, aber das ganze Kampfsystem hat mir nicht ganz so gefallen. Ich habe ja Dark Souls 2 vorher gespielt und das gefällt mir alles ein bisschen besser mit dem Schild, sich ranpirschen, so das ganze Kampfsystem gefällt mir ein bisschen besser. Und jetzt Dark Souls 3, habe ich mir gedacht, komm, nerdest du dich mal richtig rein. Ich gucke bei den Rocket Beans immer dieses Knall hat durchgenommen und höre auch Podcasts darüber und gucke auch andere YouTube-Channels und habe jetzt, wie gesagt, meine beiden Wingman-Männer, die mir wirklich, also ohne die wäre ich niemals so weit gekommen. Nochmal vielen Dank an euch beide. Haben mir jetzt gerade schon wieder Nachrichten geschickt bei Twitter hier, DMs, wie ich jetzt mal weiterkomme. Und es macht mich wirklich stolz, weil es wirklich immer noch eines der schwierigsten Spieleserien ist, auch wenn wirklich, ich merke es auch, Dark Souls 3 wirklich zugänglicher ist als alle Teile, die ich vorher gespielt habe von den From Software-Spielen, weil es mehr Bonfire gibt. Bonfire sind diese Rastplätze, wo du dich hinsetzen kannst und da kannst du dich zu deinem Hub, zu deinem Nexus teleportieren und kannst dich aufleveln und du kannst deine Estus-Flasks auffüllen. Das sind deine Energie, die du immer nehmen kannst. Also diese Bonfire sind häufiger, definitiv, was das Spiel einfacher macht, in Anführungsstrichen, was es definitiv nicht leicht macht. Und ich komme wirklich weiter. Ich lege Boss über Boss. Ich gebe zu, ich hatte jetzt einen Bossgegner, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, das war so ein Rittertyp, so One-on-One, und der hat immer so einen Kollegen so nach einer Zeit irgendwie als Verstärkung gekriegt. Den hast du ja relativ schnell platt gemacht, aber dann ging es halt wieder weiter, dass du den Hauptboss bekämpfen musstest. Dann hast du den besiegt und auf einmal steht er wieder auf. Hat er wieder volle Lebensleiste und dann geht's weiter und dann wird er natürlich nochmal 10-mal stärker. Und ich habe 7-8-mal versucht, immer ganz kurz davor ihn down zu kriegen. Da habe ich mir gedacht, fickt euch wirklich. Warum soll ich jetzt hier wirklich das 10. und 12. Mal nochmal die Scheibe versuchen? Dann kannst du, es gibt immer zwei Formen, einmal ankindelt und kindelt Form. So kannst du dich halt kindeln, dann waberst du so und dann kannst du auf Verstärkung kochen. Dann gehst du halt zu diesem Boss hin, wartest davor und dann musst du halt ein paar Sekunden warten, ob sich jemand anbietet, der mit dir diesen Boss legt. Das habe ich gemacht und dann haben wir halt beim ersten Mal den Boss gelegt. Und ich kann verstehen, wenn es wirklich den einen oder anderen gibt, der jetzt auch vielleicht diesen Podcast hört und sagt, ihr wisst, kein richtiger Hardcore-Fucker, also Bosse legt man nur One-on-One und so. Dann denke ich mir, ja, aber ich habe es wirklich 8-9 Mal versucht. Und da ist mir meine Lebenszeit auch wirklich zu kostbar, habe ich mir einfach Hilfe geholt. Und ich fühle mich nicht schlecht. Und das werde ich jetzt auch definitiv wieder machen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, die nächsten Bosse einzeln zu versuchen. Aber beim 5., 6., 7. Mal denke ich mir, ach, fickt euch doch, hole ich mir Hilfe. Aber Ricky, ich muss wirklich sagen, Dark Souls 3 ist wirklich bisher mit Abstand das Geilste, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es macht so süchtig. Und ich habe wirklich Samstag, wie gesagt, den ganzen Tag gezockt, Sonntagnacht gezockt, nee, Freitagnacht gezockt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt schon 19 Stunden auf der Uhr. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Zeit hergenommen habe. Es ist wirklich brillant. Ich habe immer, also, es ist wirklich großartig. Ich freue mich so. Es macht so einen Spaß. Ricky, und ich kann dir ja nur sagen, wenn du es mal für einen schmalen Taler holst dir, ich stehe dir mal zur Seite mit Rat und Tat. Aber ich kann dir wirklich sagen, dieses Spiel ist so eine taffe Bitch. Aber sie ist einfach leider zu sexy, um sie nicht zu ficken. Das muss man wirklich sagen. In diesem Sinne, opfert eure Seelen dem PlayStation-Gott. Praise the Sun. Ja. Horridöchen. Ach, herrlich. Westeuropa Song. Ich bin Frank Sinatra's European Song.